Ich auch nicht. Ich ja, dann nicht, ich gehe da eh nicht hin. Genau, wir gehen da eh nicht hin, aber wir gehen alle zum Spieleabend, dem, ich glaube, zehnten Spieleabend für dieses Mal, wa? Wow, der 10. Spieleabend ist fast schon ein Jubiläum. Nee, 25 sind Jubiläen. Ja, nee. Also, haben wir noch ein bisschen. Wir können ja einfach sagen, dass wir die anderen schon gemacht haben, aber die leider bei der Aufnahme und beim Stream verloren gegangen sind. Genau, sind irgendwo verloren gegangen, weil wie jeder gute Podcast haben wir auch eine verlorene Folge, und zwar die letzte. Ja. Das ist mir noch passiert. Mit der ist passiert, dass ich mir sie angehört habe, festgestellt habe, dass sowohl am Anfang mal wieder die Musik noch lief, als auch wir irgendwie alle ein bisschen seltsam von der Audioqualität klangen. Und ich wollte jetzt noch in die Gemeinschaftsentscheidung geben, ob wir jetzt einfach den Fall drehen letzte Woche irgendwie als einzigen letzte Woche lassen oder... Also Alex, davon mal abgesehen, das ist eine der längsten halben Minuten, die ich kenne. Eine der längsten halben Minuten. Du hast gesagt, wir sind eine halbe Minute drauf. Ja, wir sind ja auch drauf. Ach, wir sind schon drauf, ja. Warum? Was meinst du, warum ich erzählt habe, dass wir beim 10. Spieleabend sind? Lass Profis ans Telefon und guck, was bei rauskommt. Nur hier beim Spieleabend. Alternativ, lass Frauen an die Technik und schau, dass die 9. Folge online kommt. Naja, wie gesagt, die 9. Folge ist für mich jetzt erstmal die Hidden-Folge. Ich könnte sie ja auch ganz ganz versteckt irgendwo als kleinen Link auf die Seite legen, und wer sie findet. Könntest sie auch rückwärts ablaufen lassen und irgendwo dann noch so unten drunter unter eine andere Folge drunter mischen. Genau, große Idee. Hidden-Track. Oder so als vor die Null setzen. Ja. Suchen, was für ein Programm das kann oder so. Vor die Minute Null von Falldrehans Spieleabend von letzter Woche. Das wird schwierig. Da müsste, glaube ich, die Audiodatei austauschen. Naja, natürlich müsste ich die dann austauschen, aber ich müsste ja es trotzdem irgendwie schaffen, dass das Gerät sagt, ab Minute Null läuft Falldrehan, und wenn man rückwärts spult, laufen wir. Oder du lässt einfach am Ende irgendwie 2 Stunden lang leer und dann... 2 Stunden lang ist eine ganz große Idee, dann werden wir bestimmt gehört. Wow, ihr seid so kreativ. Ihr seid so kreativ. Ja, aber apropos kreativ, ja. Da das ja auch irgendwie jetzt der letzte Spieleabend ist, weil danach wird die Welt untergegangen sein, habe ich mir sagen lassen. Habe ich mir, also ja, hatte ich wahrscheinlich recht. Ist es ja eigentlich auch fast egal, ob ich das noch veröffentliche. Also gut, ich hätte jetzt noch bis zum 21. Zeit, das zu veröffentlichen, damit es noch ein paar Leute hören und vielleicht noch was zu lachen haben, bevor sie irgendwie die Welt untergehen sehen. Und wenn dann irgendwann Aliens auf die Erde kommen und dann die Server von Möb dann finden und denken so, hey, wo ist eigentlich die Folge? Ja. Na, also, wobei ich ja auch mich frage, was passiert nach diesem Weltuntergang? Genauso wie nach dem Tod, da passiert nichts. Mir ist gerade eine Anomalie aufgefallen. In 10 Tagen ist Weltuntergang, wir haben 10. Folge. Na, hört euch was auf. Wow. Richtig, es ist die letzte Folge vor dem Weltuntergang. Ihr habt so unglaublich recht. Das heißt, wir haben heute das Weltuntergangs-Special. Hier beim Weltuntergangsabend heißen wir, ne? Ja, ich glaube schon. Soll ich übrigens und ich habe was Tolles zu bekannt geben. Wow. Wir werden im Real Life Radio auch jetzt ab jetzt dann auftauchen. Bis zum 21. Wobei das ein bisschen witzlos ist, weil Live-Spiele spielen und dann im Real-Life-Radio abspielen lassen, ist unglaublich Du, ich habe mir sagen lassen, das macht auch totalen Spaß, das nachzuhören und mitzurätseln. Okay. Es gibt so Leute. Und ich freue mich, dass es die gibt. Ja. Wie auch immer, wir haben heute das Weltuntergangs-Special hier im Spieleabend und wir spielen so edgy, sagt man heutzutage, für cool, ne? Sowas wie YOLO oder Swag. Wir spielen edgy Spiele wie Weltuntergangsroulette und nee, das nicht, aber vielleicht Weltuntergangs Stadt, Land, Fluss oder ich packe mein UFO. Ja, grandiose Idee. Ja, die Sachen spielen wir heute. Ihr könnt euch freuen in den nächsten, ich sag mal, 2 Stunden, gefühlt 5 Stunden. Viel Spaß beim Hören. Alex? Tim. Ja, was wollen wir denn anfangen? Und vor allen Dingen, ich muss mir erstmal aufschreiben, wer hier in welcher Reihenfolge ist. So, ich schreibe mir jetzt die Namen in der Reihenfolge auf, in der sie mir zugerufen werden. Ich bin als Erster. Das war René, wa? Ja. Nein. Dann kommt Alex. Das bin doch ich. Wenn du selber zurufst, ist ja auch doof. Na gut. Aber wenn ich hinter René stehe, dann können wir schon wieder keine Stoppuhr-Spiele machen. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Hey, Stoppuhr habe ich dabei. Ach so, dann stimmt, du hast ja die tolle Stoppuhr. Oh, und ich habe ich habe hier gerade noch ein Stromproblem am Handy, merke ich gerade. Damit die Stoppuhr überlebt, brauche ich hier noch ein Kabel. Ja, das kriege ich hin. Ich könnte. Sehr schön. Wer ruft mal seinen nächsten Namen zu? Hast du mich schon? Steffi! Okay. Selbst schuld, hast es mir genehmigt. So, dann sag ich jetzt schnell Aristocat, bevor El Spotto mich fragen darf. Keine Angst, ich warte auf den letzten Platz. Dann haben wir denn da noch jemanden vor dem letzten Platz? Ich glaube. Aha. Wir sind durch, alles. Oder? Du bist ja, der Letzte. Wow. So wenig Leute sind wir. Wow, wir sind richtig berühmt. Was? Das macht überhaupt nichts, weil das passt genau auf meinen Zettel. Ja, genau. Und René beschwert sich schon wieder ausnahmsweise mal nicht, dass die Sendende nicht so nichts sagt. Ach richtig, die Sendende. Hast du die Sendende aufgeschrieben? Achtung, Verfolgungswitz. Wer die letzten paar Folgen verfolgt, Wortwitz. Merkt, ich mache immer Witze über die Sendende und ich habe es heute am Weltuntergangssendungstag mal ausgelassen. Begriffen. Wow, nein, begriffen nicht, aber ausgelassen. Ach so. Also mich hat sie irritiert. Die Sendende? Mhm. Aber ohne die Sendende passiert eben das nicht. Eben, bis du gemerkt hast, dass dein E fehlt, das heißt nämlich Senderende. Sendende! Ach, ich hab euch alle lieb. Also, wenn das heute die letzte Folge ist, lösen wir dann auf, dass das alles mal abgekartete Spiele sind? Nee, wir lösen auf, dass wir alle der gleiche sind. Ah, okay. Ja, wir sind eigentlich alle Alex. Genau. Ja, richtig. So und vielleicht. Den Podcast gibt es eigentlich auch nicht, das ist alles nur ein Alex-Kopf. Mhm. Nee, schon, der wird nur nicht gesendet. Das kriegen wir nur nie mit, weil wir immer dabei sind. Die Sache. Ja, vor allem seid ihr ja ich. Ja, die Sache ist. Die Leute glauben alle, das ist total improvisiert hier, aber es ist alles durchgeplant. Ich bin gerade eben noch durch mein Zimmer gegangen, diagonal, weil das der längste Weg ist in dem Zimmer, diagonal durchs Zimmer gegangen und habe mir den ganzen Text für die nächsten 2 Stunden eingeprägt. Und jetzt kann sein, dass ich vielleicht einfach mal Unsinn rede, weil ich schon den Text von in einer halben Stunde rede. Das hat René, das Alex. Machst du doch sowieso ständig. Was? Unsinn reden? Ja, aber noch mehr dann. Das merkt man Ach, dann. Noch mehr. Okay, aber letztes Mal ist es fast aufgefallen, weil René hat die Antworten der Fragen der nächsten Sendung gegeben. Stimmt. Das war Hyperschwampf. Das war wow. Hast du eigentlich auch einen Weltuntergangsschwampf? Weltuntergangsschwampf habe ich nicht vorbereitet, wenn ich mich jetzt aber nochmal gestellen darf. Und ihr spielt ja dann Schwarz-Weiß dann und bereitet tatsächlich einen Weltuntergangsschwampf vor. Hm. Was spielen wir? Ja, Schwarz-Weiß? Ja. Ja, erhöht vielleicht den Spaßfaktor, man weiß es nicht. Spielen wir Schwarz-Weiß? Ja. Auch für mich. Boah, voll rassistisch. Du hast sag mal Ja gesagt und hast das Nein damit ausgeschlossen. Nein, Plus und Plus ist Minus. Nein, so war das nicht. Minus, Minus ist Plus, so war das. Mist. So. Also müssen wir Schwarz-Weiß, Nein spielen, damit wir das Ja auch mit drin haben. Richtig? Richtig. Wobei ich mich jetzt frage, ich kann ja eigentlich nur 2 Fragen stellen, nämlich wann ist der Weltuntergang und wie viele Aliens holen uns ab? Und was machen wir danach? Die fragen wir ja mal abwechselnd. Und wer dann als Erster nicht durcheinander kommt, verloren. Das ist dann so ähnlich wie Gummibauch? Ja. Also, darf ich ja nicht sagen, ne? Scheiße. Ein anderes Wort für Ja. Hat jemand sollst du auch nicht sagen. Ja? Jupp. Ach so. Jupp. Jupp. Sag ich da. Jupp. Ajo. Ja. Ajo. Ajo. Ajo. Ein bisschen was Kölnerisches reinbringen. Richtig. Richtig. Ajo ist ja genauso. Genauso catcherisch, also mannheimerisch, wo es herkommt, warte mal, jetzt habe ich das. Wolltest du dich nicht eigentlich weiter in die Ecke stellen? Soll ich tatsächlich diese zwei Fragen immer nacheinander stellen? Das ist doch total witzlos. Er hat es nicht begriffen. Er soll für jeden vier Fragen aufschreiben, soll er. Ja, ja, ich weiß. Hat er nicht begriffen. Ich weiß, aber es muss ja irgendwas Spezielles für den Weltuntergang sein. Und vier mal vier macht nicht zwei. Oh. Nee, du bist raus. Ja, also es soll nichts Besonderes sein. Alles klar, dann mache ich jetzt zwei Fragen und dann, ja. Jetzt hilf mir doch mal einer und sag mir, was wir so lange spielen. Die Sache ist, wenn ich nicht rede, redet keiner. Das ist Solidarität. Das ist unfair. Das ist Schockstarre. dann bin ich dafür, dass wir jetzt als allererstes eine Runde Hangman spielen, weil da habe ich letzte Woche ein schönes Wort für vorbereitet. Du musst sagen, Weltuntergangs-Hangman, weil das stimmt. Stimmt, ja noch UFO-Besteigung war das ja auch, ne? Ja, richtig, genau. UFO-Besteigung. Besteigen. Also, wenn man so ein UFO besteigt, kommen dann viele kleine UFOs nach. Mit welcher Zeit vor allem? Aber mit Beinen. Ja, mindestens. Mindestens 8, weil es sind ja Aliens. Ich finde mein Wort nicht. Ich glaub's nicht. Es war so schön. Ich hab's schon verdrängt, weil ich hab's hier aufgeschrieben. Ach, da ist es. Zu schön. Da ist es. Zu schön für die Apokalypse. Ich hab 20 Buchstaben für euch. 20? Mhm. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, fertig, erster. 20. Der hat schon mal 20 Punkte, weil der, achso, ich bin ja in der Ecke, sorry. Vielleicht musst du in der Ecke stehen und dich schämen. Ja. Ja. Höre ich jetzt dreimal das Wort ja, wenn ich frage, habt ihr alle 20 Buchstabenmöglichkeiten gedönsen fischen? Ja. Dreimal? Ja. Zweimal? Ich muss tatsächlich ein zweites Blatt nehmen, weil ich drüber geschrieben habe, aber ja. Es sind so zwei Blätter so leicht versetzt liegen, ja? Ja. Sehr schön, das habe ich eigentlich fast jede Woche. Schreibt ihr immer auf Mikrofilm oder was? Also ich wundere mich jede Woche wieder, wie euch die Blätter ausgehen können. Ja, nee, ich habe halt auch jetzt einfach mal so 5 Blätter untereinander gelegt. Ich glaube, das reicht für diesmal. Ja, ich habe diese Post-its. Ja, okay. Post-its einfach so nebeneinander pappen, auch sehr schön. Ja, das ist auch hingeklebt. So, ist auch schön, was sich verzählt hat. Schon hat der René renoviert. In seiner Ecke noch mal ganz kurz Zeit für mich? Nein. Was denn? Na, du hast gesagt, wir besteigen jetzt unser UFO und werden abgeholt. Wie sieht denn das aus? Das hat, also ich meine, das hat oben eine Kuppel und unten so ein rundes Ding und dann noch neun Striche. Oben eine Kuppel also, und dort ein rundes Ding. Also das ja, heißt, wir haben eine Kuppel, wir haben einen geraden Strich und wir haben irgendwie die Untertasse, ja? Richtig, also noch, dann noch 8 Striche, weil wir brauchen ja insgesamt 11 Punkte. Und das sind dann oben eine Kuppel, ein gerader Strich unten unter diesem UFO 2 Striche für den Strahl. Richtig? Genau. Und genau. Dann gucken wir mal, was haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn wir jetzt den Kopf, den Wirbelsäule, tralala Beinchen, tralala Ärmchen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich bin gut. Wow, du bist richtig toll. Das Gefühl nicht los, du malst einen Schneemann. Ich hab dich auch recht gern. Aber, übrigens auch unsere Weihnachtsfolge, vielleicht, also, ist egal, ne? Na, dann müssten wir jetzt vielleicht noch einen 11. Fehler für den Rauschebart einfügen. Nee, weil erleben wir sowieso nicht. Weltuntergang. Also, bleiben wir Stimmt, Weihnachten ist ja dieses Jahr nicht, fällt ja aus. Gut, dann hätte ich gerne von Steffi den ersten Buchstaben. Von Steffi den ersten Buchstaben, ein E. Ein E darfst du an Position 4 schreiben, die anderen übrigens auch. An Position 10 könnte man das auch tun, an 12 dergleichen. Dann auf 15 und dann war das fertig. Emil. Ja, ich sag mal. Hätten wir auf der 5, auf der 11 und das war das. Dann bin ich. Richtig. Dann nehme ich bitte den Siegbert. Der Siegbert befindet sich auf der 8 und auf der 9. Und da René noch in der Ecke steht, ist Steffi schon wieder. Wenn ich schon wieder, dann hätte, was nehme ich denn da? Ein V. Wie Vogel. Ich dachte schon V wie P halt. Nee, wie Vogel. Vogel V. Nee. Oh. Kann ich jetzt nur anbieten, die obere Kuppel des Schraubenschiffes zu malen. Na dann mal. Habe ich getan. Fein. Ja, Rüstekatz. Ich glaube, da sind zwei Ws drin. Ich hätte jetzt nur eins im Angebot. Nehme ich. Du schreibst auf die 6. Wo hättest du noch eins vermutet? Auf der 1. Nee. Spotto. Ich schreibe mir mal auf die 7 eine Ingeborg. Nee. Ingeborg. Nee. Ach, nicht? Nee. Nein. Willst du jetzt trotzdem die Ingeborg? Gibt's die denn sonst wo irgendwo? Das würde ich dir sagen, nachdem du mir verraten hast, ob du sie nehmen willst. Cheater! Ja, dann probiere ich's mal. Dann schreib sie doch auf die 17 und auf die... nein. Was habe ich denn da? Ich glaube, wir haben 21 Buchstaben, weil ich hier die Ingeborg zwischendrin übersehen habe. Auf der 7 nämlich. Was? Nein, nicht auf der 7. Also, die 17, die 19 und dann kommt noch ein 21. Buchstabe dazu. Welcher? Verrate ich dir noch nicht. Auf der 10 nicht schon das E? Auf der 10 ist das E, richtig. Und auf der 17, ach, 17 und auf okay. Der 19 ist ein I. Bin ich wieder, ne? Richtig, nach ja. Ich hätte gern den Ludwig. Nee. Das bedeutet, dass das UFO jetzt schon fast zur Hälfte erschienen ist. Okay, dann nehme ich mal das A auf der 7. Das ist schön, dann nimm das. Das war's schon. wie ist es denn mit dem Theodor? Das Theodor ist auf der 18 zu finden. Und auf der 3 ist es auch zu finden, wie ich gerade sehe. Ist immer noch Steffi. Ja. Ich glaube, ich habe hier gerade irgendwie einen kleinen Fuck-up drin. In deinem Stift und deinem Zettel. Ich möchte gerne lösen. Und dann mach mal. Ich schlag mal vor die Unterwasserexpedition. Jede! Tada! Okay, dann hat sich das eh schon. So haben wir irgendwie ein halbes UFO gesehen. Wir können heute alle von uns behaupten, wir haben ein halbes UFO gesehen. Tue ich täglich. Nein, ich habe es nicht gesehen. Weil das ist ja nur in deinem Kopf und auf deinem Blatt Papier. Ich finde das auch verwirrend so ein bisschen, weil wir wollen das UFO doch eigentlich ganz haben. Ja, stimmt. Ja, wir machen den Ausfall selber runter. Wie wär's denn mit, wir markieren immer ein Männchen für einen, der sich in der Schlange vor dem UFO voreingedrängelt hat. So, dann hat denn vielleicht die Steffi ein Wort für uns, der Steffi, so rum. Ach, immer diese Vorbereiteten. Ja, warte, ich hab was. Warte, ich hab was. Für mich jetzt natürlich total unkreativ, weil den steht gerade hier. Das hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Buchstaben. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurze Zwischenbilanz, ich habe schon 3 von 4 Blöcken. Also ich will noch 4 Fragen. 10, 12 waren es, ne? 12. Vor der 12 kommt die 11. Verdammt. Meistens. Übrigens, habt ihr alle die letzte Folge vom Faldrian gehört? Nein. Das solltet ihr vielleicht noch tun. Die sind tatsächlich lustig gewesen und wir werden jetzt quasi gecovert. Weil der Faldrian, der macht irgendwie auf irgendeinem regelmäßigen, also auch so eine regelmäßige Radiosendung, ob die jetzt tatsächlich nur Internetradio ist, habe ich noch gar nicht durchschaut. Oder ob die auch irgendwo senden. Und er meinte, er macht jetzt auch Spieleabende. Das heißt, wir kriegen jetzt Tantiem? Das sollte ich vielleicht nochmal klären. Aber ich fürchte fast nein. Oh. Jetzt wird es wieder nichts. Na gut, okay, ist eh bald Apokalypse. Genau, also die paar Tage dann. Du kriegst so, keine. Apokalypse? Nee, du wirst nicht mitgenommen. Dich lassen wir hier. So, 12 Buchstaben haben wir wahrscheinlich alle irgendwie geschafft, inzwischen aufzuschreiben, gell? Ja, nehme ich an. Da ich dran bin, denke ich, ist wer dran? Dann die. Röstokatz darf uns auch mal den ersten Buchstaben um die Ohren kloppen. Ja, ihr ratet's fast. Ich bin das R. Das ist überraschenderweise dabei. Okay. Und zwar auf der 5. Nur für den Aristocats müsste man doch eigentlich mal ein Wort ohne R erfinden und das dann hier benutzen, oder? Der Aristocat hat schon eins in petto. Sehr schlauer Schachzug vom Aristocat. Sehr, sehr schlau. Ich nehme das S wie ich. Das also S wie ich? Wie Spotto. Ach so, das ist auf der 9. Und wo ist das Norbert? Das ist jenseits des Wortes, das gibt es nicht. Dann haben wir schon wieder eine Kuppel eines Raumschiffes. Das kriegen wir heute noch fertig. Schauen wir mal. Hörst du das? Achso, ich halte ein A für möglich. Ein A hältst du für möglich? Das machst du sehr richtig. Das ist auf der 2, auf der 6, auf der 8. Aras. Genau. Ja. Fast. Ich kann lösen, Aras. Ah. Den Ludovic, bitte. Den gibt es nicht. No. Nee, der Name ist ausgestorben. Gibt's nicht mehr. Sorry. Könnt ihr nicht so einfach vor euch hinreiben? Das geht ja gar nicht. Okay, ein Strich unter die obere Kuppel. Wow, ich bin wieder da. Du kannst ja zwischendrin noch 12 Buchstaben, also 12 Möglichkeiten für Buchstaben aufschreiben und mitmachen. Ich twittere mal noch diese Folge. Genau, twitter uns mal noch ein bisschen rund. Ja. Vielleicht kriegen machen wir ein bisschen Social Media hier. Sei mal sozial. Ich glaube, Alex. Ich bin dran und will ein Dodora. Gibbet auch nicht. Ach, ich so ein Mensch. Somit haben wir ein ganzes UFO. Aristocats, Krebs, Dings. Ach, jetzt verstehe ich das erst, dass du dir ein bisschen die Fragen stellst. ja. Ist aber so viele A's dabei, sind bestimmt auch ein E dabei. Richtig, sind sogar zwei E dabei. Und zwar wo? Und zwar einmal auf der 4 und einmal auf der 12. Ein M wie Wie M, genau. Ja, das ist dabei. Das ist auf der 3. Ach, das reimt sich schon wieder, verdammt. Es ist ein Reim. Oder es ist dabei. Hört ihr bitte auf zu reimen. Kann ich bitte lösen? Ich sterbe gleich. Darf ich lösen? Ja, natürlich. Ich? Ja, wenn du willst. Ist das die Kameratasche? Richtig. Wow. Was ist das denn her? kreativ. Ich habe an Kameradschaft gedacht. Nee, es ist halt für mich nicht wirklich kreativ, weil ich hier hoffenweise von dem Zeug rumstehen habe. Ach so, na dann, ja. Das war quasi, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, mit Hangman, also mit Hang-UFO. Ja. Ich werde weggebracht vom UFO. Genau. Sind denn alle durch? Weil dann könnte ich schnell die Schwärme fragen. Du bist auch durch. Wir haben gerade zweimal gespielt. Ja, richtig. Also jetzt halte ich mal ein bisschen an die Regeln hier. Regeln wie? Wir sind 5 Mitspieler. Das heißt, wie oft spielen wir, bis wir einmal durch sind? Halt 5? Ich spiele doch gar nicht mit. Na gut, dann sind es aber immer noch 4 Mitspieler. Wie viel mal sind wir dann? 4 minus 2 ist... Das ist ja, dann seid ihr jetzt fertig, ne? Es ist erstaunlich, wie du aufs Gymnasium gekommen bist, echt. Ich frage mich auch immer wieder, warum ich nicht auf die Sonderschule für Hochbegabte gekommen bin. So als Hausmeister. Ja, richtig. Aristokels, hast du ein Wort für uns? Ja, habe ich. Sehr schön. Und zwar sportliche 10 Buchstaben. 1. Aber in sportlich ist ein R drin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn er uns jetzt richtig betreuen will, ist doch ein R drin. Ich habe auch eins, in dem ganz viele R's vorkommen, ja. Aber da du das ein Wort. Ja, das ist das Schloss aus Ritter der Kokosnuss. Oh! Ich habe eins mit ganz viel Z, aber ich sage nicht welches. Kennst du wie jeder? Nach Aristokels steht hier Elsporto. Oh. Elsporto, würdest du uns vielleicht erlösen und einen ersten Buchstaben von dir geben? Ich nehme ein E wie Ernstl. E wie Ernstl ist drin und zwar auf der 10. Und wo ist das Siegfried? Das ist auf der 9. Ah. Die Arü geht da nicht mehr. Fangen wir von hinten an. dann nehme ich mal ein N. Ein N ist nicht drin. Da geht auch kein Durchfall. Was zeigt sich vor? Der Nordpol fehlt. Okay. Nee, Nordpol. N wie Mara. Das N wie Mordpol? Ja, wie also jetzt? Was also ich fehlt wollte, jetzt? Martha also, oder Nordpol? Ich wollte eigentlich die Martha. Du wolltest den Mordpol. Der ist auch nicht drin. Sehr schön. So kriegen wir 2 Buchstaben raus und nur einen Fehlerpunkt. Sehr, sehr gut. So machen wir das. Das nenne ich intelligente Kreativität. So, wer war das jetzt gerade? Stevi, ein Spotto. Ich nehme das U wie Unschuld. Das ist auch nicht drin. Damit teilt sich das Raumschiff. Dann wüsste ich doch gerne, wo das Ida ist. Das I? Mhm. Ist auch nicht drin. Ich würde gerne wissen, wo das Devi dümmste anzunehmende User ist. Ich traue mich kaum, es zu sagen, aber auch das ist nicht drin. What the fuck? Das erste Mal, dass ich bei Hangman jemand traut, ein nicht deutsches Wort zu nehmen. Wow. Premiere. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Fehlerpunkte, sehe ich das richtig? Ja, 5. Also ja, 4 Fehlerpunkte. Das N ist ja im M mit drin. Wie Mordpool. Dann haben wir da noch einen Strahl, den ich vergessen habe hinzuschreiben. Wer ist denn am dransten? Wahrscheinlich ich. Sehr gut. Ich hätte dann gern, damit wir die Vokale durchhaben, bald das O wie Obelisk. Das ist tatsächlich drin und zwar auf der 3. Ein Obelisk auf der 3. Ja. Das ist jetzt aber auch massiv. ist da ein Theodor? Nee, würde ich mir nicht trauen. Der ist in Lodge. Da drängelt sich schon wieder einer vor. Ja, dann haben wir einen zweiten Strahl. Wenn jetzt nicht das Männlein noch da reinstellt, dann sind wir weg. Damit wir jetzt die Vokale wirklich alle durch haben, das A wie Asbach-Uralt. Ich mag ja dieses systematische Vorgehen. Ja, das ist drin auf der 1 und auf der 5. Spotto? Um. Nee, ist das ein Umlaut M oder ein H? Das ist ein L. Ein L, achso, ja, das hat ist tatsächlich drin, auf der 6. Ist da irgendwo ein B? Nein. Schade. Dann ist da ein P? Da ist ein P, ja, auf der 2 und auf der 8. Ja. Ich weiß es. Ja, sag halt. Ja, sag's halt. Okay, Apokalypse. Ja. Ah, das hat ja der Teufel gesagt. Oh Gott. das ist so unglaublich unkreativ. So unglaublich unkreativ. Aber es sind keine Ersten. Stimmt. Wow. Das macht's wieder kreativ. Ich nehme alles zurück. So, dann haben wir noch ein Wort von Elspotto und dann, mein lieber René, sind wir durch. Wow. Dein? Ach nee, doch, der Alex hatten wir ja schon. Ach, Alex, machen wir einfach zweimal. Ja, ich mache einfach zweimal, genau. Ist ja in deinem Kopf, also von daher. Ja, aber ja, trotzdem ist jetzt Elspotto dran, uns zu sagen, wie viele Buchstaben denn wohl sein Wort hat. Hättet ihr gern lange oder noch länger? So wie Unterwäsche am besten gerade getragen wird. Noch länger? Also gar nicht. Du sollst sowas nicht sagen, während ich... Nee, also die Jahreszeit ist einfach zu kalt, um nackt zu podcasten. Ja, dann nehmen wir doch die 26 lange Unterhose. Scheiße. Blattwinden. 26. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 5, 6. Ja, 26. Hört man mal einen Stuhl eigentlich? 14, nein. Bist du auf dem Klo? 16. Ja. René, der mit dem roten Stuhl. Komisch, wir kommen immer wieder auf Fäkalhumor. Ja, irgendwie. Mein Blatt reicht nicht. Ich bin übrigens soweit. Ja, schön, dass du soweit bist. Ich habe 24 Zahlen bis jetzt geschrieben. 25 und das 26 passt nicht mehr drauf, Menno. Und mein Stift gibt auf. Noch mehr, Menno. Nehmen wir uns ein. Die Zeichen mehren sich, das Ende ist nah. Ja, genau. Dann schreibe ich jetzt mit einem Orangenstift weiter, auch nicht schlimm. Seht das 26. Zeichen. Ich darf jetzt dazu sagen, dass und seine Sandale. René versucht zu reden. Dass ihr im Channel 5 sind, im Channel Möbmöb 5. Stimmt, chat.möbmöb.com, Channel 5, da sind wir. Richtig. Aber irgendwas, was war da? Da, nein. Ja, also woanders geschrieben hat, der, dem das gesagt sein, es wird nicht gelesen, Schnuppi. Da hat jemand meinen Namen geklaut. Meinen persönlichen. Deinen persönlichen Punkernamen. Punkernamen hat da jemand. Ja, ist aber schon klar. Also ich hab vor kurzem den Namen von jemand anders angegeben und da kam auch Schlampi raus. Nein, das ist meiner. Ich glaube, diese Website hat ein Repertoire von, ich sag mal, 3,5, um die Fairness ein bisschen zu erhöhen, 3,5 Namen. Und die werden halt nacheinander immer abgespielt. Nein, das kann gar nicht sein. Das wird ganz persönlich für jeden rausgesucht. Ja, genau. Und dann ist da, die haben einen speziellen Algorithmus, wo dann jeder Buchstabe zu einem anderen gemacht wird. Wo ist denn das E? Das E ist auf der 3, der 6, der 10. Mhm. Weiter hinten dann nicht mehr. Nö, da gingen mir die E's aus. Interessant ist das. Steffi? Ist nicht erst der nee, der nach Such. Mir ist Steffi. Okay, dann steht hab ich hier so. Kannst du das mal in Chat schreiben, also hier in intern? Was soll ich da reinschreiben? Ja, die Reihenfolge, ich vergesse das sonst noch. Hey, ich bin schon alt. Armer alter Mann. Siehst du? Also gut. Dann nehme ich doch glatt mal das N, wie Martha Pfahl. Das ist auf der 2. Was ist auf der 2? Ich behaupte, dass N. Das kein Wort Martha. Ohne... Hm? Entschuldigung? Behauptest, dass das kein Wort ohne R ist. Behauptest du? Ich kann es beweisen. Da liegst du falsch. Kein R drin. Okay. Wieso mit ist das halbe UFO? Nein, das UFO, der Oberteil auch schon da. Die Kanzel. Ah, so heißen die Dinger, genau. Spotto. Ich könnte lösen, aber... Ah, scheiße. ich sollte mir markieren, wer dran ist, genau. Dann ja schon wieder ich, Madame, Nordpol. Das haben wir auf der 7. Mhm. Und auf der 26, wenn du das noch untergekriegt hast. Naja, ich muss es halt jetzt auf den Tisch eingravieren. Muss ich das Blatt jetzt umblättern. Genau, umblättern ist ein Schild. Da bin ich, ne? Oh. Dann hätte ich gerne den Siegfried. Auf der 5 und auf der 20. Wir sind im Bereich der Teilchenphysik, richtig? Was ist das? Nee, nicht wirklich. Das ist ein Bereich, in dem ganz viele O's drin vorkommen. Ja, auf der 25 einmal. Das sind immerhin schon fast viele. Da ja irgendwo irgendwas sein muss, wo ist denn das I? Das I ist, jawohl, auf der 4, mhm. auf der 8 mhm. und auf der 24. Aha. Steffi? Wir hatten noch kein A. Dü-lü-lü. Handy aus. Macht einen Kasten, ne? Das A haben wir auf der 1, auf der 12 und auf der 22. Ja. Wo? Wo? Nochmal. Auf der 1, auf der 12 und auf der 22. Was ist das für ein und Buch? Was? Ein A, wie Anton. Ah! 12 und 22. Jawohl. Und auf der 1. Ja. Ich nehme das L auf der 21. Das wäre da aber fehl am Platz. Was? Schade. Aber auf die 11 darfst du es packen. Auf die 11. Da ist ein Ameisenigel. die Alex ist dran. Wo ist denn das T? Das T ist auf der 19 und auf der 21 und auf der 23. Auf der 19? Mhm. Ist da nicht ein I? Nö. Das hatte ich vorhin schon mal. Gut, aber davon mal abgesehen... Der 24 ist ein I. Würde ich gerne wissen, wie das G wie Geralt ist. Und das ist nämlich auf der 9. Richtig. Und da ist es solitär. Also keine weiteren Gs. Was will denn das für die... Egal. Ich möchte bitte lösen. Ja. Ich finde, es ist die Ameisen-Igel-Aufzuchtstation. Genau. Kann man das googeln? Also es gibt Ameisen-Igel und die werden ja wohl auch irgendwo aufgezüchtet werden. Ja, von ihren Ameisen-Igel-Müttern. So eine Auffangstation hätte ich jetzt auch eher akzeptiert, eine Aufzuchtstation. Aber wobei ein Ameisenigel-Waisenhaus wahrscheinlich auch sehr, sehr kreativ gewesen wäre. Ja. Ja, wobei ich mich jetzt auch frage, was ist eigentlich ein Ameisenigel? Ein Ameisenigel gibt es in Australien. Ein Ameisenigel ist ein igelartiges Viech mit einer ganz fürchterlich langen Nase, was ameisenbärartig irgendwie Ameisenbauten ausnuckelt. Aber mit Stacheln. Und ja. Vierköpfigen Penis. Und es sieht was? Sehr, sehr süß aus. Ja, seid doch, pfui. HDL. Schon den alten Seefahrern hat es bei der Navigation geholfen. Der Ameisenigel. Ich stell dir vor, du fährst nach Australien. Ich meine, was willst du mitbringen? Känguru springt dir über Bord. Hm. Also ein Ameisenigel. Klatscht seine Truffe, rollt er sich zusammen, nimmst du mit. Diese, wie hießen diese Tiere? Die mit dem biberartigen Schwanz, aber Schnabeltiere, wa? Ach, ich dachte Elefanten. Biberartiger Schwanz beim Elefant. Sieht cool aus. Das musst du bloß bereit dreschen. Kann ich mir auch vorstellen. Das Tolle ist, der Elefant, der isst auch Bäume auf und er lebt im Wasser und schwimmt dann so ganz elegant durchs Wasser und baut sich da seine, ich kann jetzt nicht mehr sagen, Höhlen. Schnabeltiere fressen aber keine Bäume. Die sind da viel zu klein zu. Ja. Ich glaube, Elefanten auch nicht. Ich stelle mir gerade so einen Biberdamm auf den Elefanten gebaut vor. Die sind auch zu klein dafür. Ne? Wobei ein Elefant mit Nagezähnen verdammt cool aussehe. In der Zahnspange zum Beispiel. Verdammt, jetzt nervt mich ja mein Antivirus noch. Nein, ich will jetzt nicht neu starten, ich will nicht scannen. Ich möchte podcasten. So Norden? Weil Norden macht sowas gerne. Nee, ich hab Süden. Okay. René? Ja, anwesend. Hast du mitgezählt? Wie, was? Also nicht? Wir haben vier Worte durchgespielt. Wow, vier Worte, da fehlt noch. Andi, ihr habt eins zu viel, ne? Ihr habt eins zu viel dann. Vier Worte, ihr seid zu viert. Vier Worte ist eins zu viel. Was auch immer, ich habe vier. Also, wenn Fragen du so gut gezählt hast beim Fragen für Schwampf, dann. Zwei. Ich habe zwei. Kannst du mir mal 50 Euro wechseln? In wie viel? Im 200er oder in einer? Nee, 200er reichen. Cent? Euro? Wie, es gibt 100-Euro-Scheine? Ja. Die sind grün. Ja. Grün? Nee, ihr verarscht mich doch. Ihr seid echt gut, also ihr könnt lügen, ohne dass man es merkt. Wow. Und das ist alles ein Alex-Kopf. Wow. Wie wär's, wenn wir anfangen mit Schwampf? Wir können gerne schwampfen. Schwampf. Wer kennt? Beschwampf mich. Wer kennt Schwampf noch nicht? Na, nicht gut. Alle auf einmal. Sehr schön, dann brauche ich es auch nicht zu erklären. Ich denke mal, es erklärt für die Hörer, oder? Die Hörer werden das schon begreifen, wir haben ja schlau. Ja, aber es gibt Stammhörer und es gibt Leute, die halt neu dazukommen, die sich dann denken, hey, was ist das jetzt? Das lohnt nicht mehr, weil ist ja eh die letzte Folge. Richtig, ja, aber ist ja immerhin noch 10 Tage online. Also gut, okay, 9, wenn es Alex dann morgen schafft. Dann erklär's. Also, die Sache ist, ich frage irgendjemanden eine Frage und der muss darauf Schwampf antworten. Dann frage ich eine zweite Frage und es wird die Antwort der ersten Frage benötigt. Schon falsch. Du fragst nicht irgendjemand eine Frage, du fragst mich eine Frage. Danach fragst du Steffi eine Frage. Danach fragst du Eresto Cats eine Frage. Danach Elsbotto, aber erst nachdem ich meine vier und dann der nächste und so durch hat. Siehst du, hast du einen Fehler gemerkt? Von alleine bist du gelernt. Und wann fragt sich René dann selber? Bei René bin dann ich wieder dran. Ach, ja, okay. Richtig. Schade. So. Aber wolltest du? Kannst gerne. Nee, das wäre jetzt. Selbst, wenn René sich selbst fragt, können wir ihn noch disqualifizieren, weil er die Antworten notiert. So, erste Antwort ist Schwampf. Zweite Antwort ist die Antwort der ersten Frage. Die dritte Antwort ist die Antwort der zweiten Frage. Und wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der erlebt's. René, frag mich. Wow, Alex, was ist im Fernseher auf der 1? Ja, Schwampf. Ja, und wo wird hier gesendet? Auf der ARD. Was sagt der Frosch? Gehirn arbeitet nicht mehr. Richtig. Cool, ich habe es geschafft, mein Lieblingsspiel irgendwie zu verlosen, weil ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Mein Gehirn arbeitet echt nicht mehr. Cool. Wir fangen nochmal von vorne an, okay? Warum? Also, wir fangen nochmal an. Ich will abgelost haben. Verloren. Okay. Du hast verloren. Ne? Ja. Gut. Aber wir fangen nochmal von vorne an, damit die. Also, ich habe so tolle Fragen, finde ich. Also, also, was ist im Fernseher auf der 1? Na, Schwampf. Wo wird hier gesendet? Na, auf der ARD. Was sagt der Frosch? Möb 5. Verdammte Hacke, wir sind auf möb5.möbmöb.com, verdammt. Du bist so blöd. Oh Mann, was ist der Vorname von Angela Merkel? Siehst du, ich sag's doch, ich krieg's nicht hin. Ich weiß es. Quark, das ist richtig. Das heißt Applaus, Applaus, Applaus. Also, ich frage mal, was ist die Langform von Alex? Du hast doch schon 4 Fragen. Ja, ich habe 5 gemacht. Also, richtig, Angela, wow! Wow! Hilfe, mein Kopf ist tot. Wer nächste? Steffi. Oh Gott. Steffi. Also, ich gebe die Frage weiter. Was ist die Langform von Alex? Schwanz. Wie heißt die aktuelle Wie heißt die aktuelle Königin von England? Alexandra. Was kommt am 24. Dezember in die Häuser der Kinder? Elisabeth. Was wird am 31. in die Luft, also am 31. Dezember, ne, in die Luft geschossen? Der Weihnachtsmann. Was hat die Kuh unterm Bauch? Silvesterraketen. Sehr schön, richtig. Das hat 5 Fragen. Aristokats. Was kommt in die Häuser der Kinder? Der Weihnachtsmann? Der Konsum. Der Konsum. Mensch, ihr könnt doch die kleinen Kinder jetzt nicht so. Okay, wir haben das war's, Christkind, verdammt. Außerdem gibt es dieses Jahr kein Weihnachten. Stimmt, stimmt. Was kam bisher immer? Also egal. Aristocats. Was würde dieses Jahr zu Weihnachten kommen, wenn es noch ein Weihnachten gäbe? Lava. Das Christkind. Lava. Weil die Welt geht unter in Lava. Wobei Lava ja wieder kommen würde, wenn dann. Weil na, Lava als Substanz. Lava. Ich gebe die Frage an Aristocats weiter. Aristocats. Ja. Was hat eine Kuh unterm Bauch? Schwampf. Auf was schläft man nachts? Ein Euter. Hänsel und Gretel verirren sich im Bett. Sorry. Wo wohnen die Saarländer? Im Wald. In welchem Land leben die Franzosen? Begrenztes Saarland. Richtig. Entschuldigung, der Höhepunkt ist schon vorbei. Wow, wer kommt jetzt? Ich. Ich fand die Frage so gut mit Hänsel. Okay, Entschuldigung. Man soll ja nicht über seine eigenen Witze lachen. Vor allem nicht so ausgedehnt. In welchem Land leben die Franzosen? Schwampf. Die Antwort ist toll. Welche Farbe haben Zitronen? Frankreich. Welche Farbe hat Schnee? Gelb. Wer ist der alte Mann mit Bunga Bunga? Weiß. Und wer wird auch der Kaiser Franz genannt? Silvio Berlusconi. Wow. Ihr seid der so jetzt, gut. Der jetzt übrigens wieder kandidieren möchte. Ich dachte, der war im Knast. Ja, ich weiß auch nicht, wie er das machen will. Das also haben wir übrigens am Sonntag auch im Sunday Morning Cast jeden Sonntag um 11 besprochen. Wahrscheinlich gilt das als Sozialstunden. Darf Dienst man im Gemeinschaft. Knast sitzend Regierungsober, also Regierender irgendwas sein? Doch eigentlich nicht, oder? Das Lustige ist doch, weil er ist nicht im Knast, er ist in Sicherheitsverwahrung und von zu Hause aus darf ein Regierungspräsident tatsächlich regieren. Bist du dir das sicher, dass das in Italien auch so ist? Na, er lebt ja in Italien. Naja, meine ich ja. In Deutschland ist er. Ich dachte, Berlusconi wäre verjährt. Der ist veraltert, ja, aber nicht verjährt. Die haben, glaube ich, sogar extra deswegen nochmal irgendwelche Verjährungsfristen ausgedehnt. Ja, glaube ich nämlich auch. Was allerdings, ich meine, er war ja in der Rechtsauslegung auch immer sehr, sehr kreativ gewesen. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Retro-Kutsche. René? Anwesend? Hänsel und Gretel verliefen sich im Schwampf. in diesem Märchen, wo die eine in den Brunnen fällt, zu wem kommt die dann am Schluss? Wald. Und in diesem Film mit den ganzen Leuten, mit den Haaren. Mit diesem blauen Viech. Dieses singende blaue Viech, hast du den gesehen? Nein. Schade. Dann komme ich jetzt nicht weiter. Na dann, worein guckst du gerade? Ich habe keine Ahnung, was die Antwort auf die letzte Frage war, aber vielleicht Wasser. Weil wo kommt sie hin? Nein, du hast ja die vorletzte Frage. Also ich habe ja die letzte dann gerade gestrichen. Ja, ja, nee, wo kommt sie hin in diesem Märchen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Wasser oder Frosch. Oder Frosch, ich weiß es nicht. Du weißt nicht, wohin die kommt, wenn die in den Brunnen gefallen ist? Am Ende kommen die immer nach Hause. Aufs Video. Ja, richtig. Ins Ehebett. Ja, ich sage ans Ehebett von irgendeinem komischen Prinzen aus. Nein, das ist Frau Holle, du blödes Schnitzel. Ja, ich dachte, das wär's The Ring. Okay, ich bin raus, ich schreibe mir noch einen Minuspunkt auf. Ihr seid alle alles klar, dankeschön. Dankeschön. So, ich mute mich jetzt. Wobei Alex, deine alleine. Alex, deine Verwirrtaktik war schon relativ gut. Ja, ich weiß. Dummerweise hast du dich selbst am besten verwirrt. Aber jetzt mal aus reiner Neugier, was war das singende blaue Ding? Na, das singende blaue Ding ist die... Marlene Dietrich. Blonde Hannes. Ich dachte, die Kisha. Nein, dieses komische war das nicht. Human Group. Egal. Warte, das Ding der Leute nicht sagen, ich sag. Oh. Nein, nicht Urmel. Urmel aus dem Sack. Nee, weil. Gab's da nicht mal so ein Krümelmonster-Lied? Ich meinte die aus dem Film mit Bruce Willis. Avatar. Es gibt einen Film mit Bruce Willis? Singendes blaues Ding mit Bruce Willis? Ja. Ach, das meinst du. Ach, das fünfte Element. Genau. Ah. Ja. Die war doch nicht blau. Die war blau, was war die denn sonst? Die Sängerin schon, ja. Ja, die Sängerin. Ah, die meinst du, das blaue Ding. Sozusagen, es war das Erste, was vor mein geistiges Auge ploppte, als ich nach verrückten Fragen mein Gehirn fragte. Tja, ich muss schon sagen, du hast mindestens einen von uns zwei sehr, sehr verwirrt, aber ich sage nicht wen. Ich spiele nicht mehr mit euch, ihr seid gemein zu mir. Wollen wir ein anderes Spiel spielen, außer Alex Dissen, sagt man heutzutage, ne? Ich dachte, das sagt man schon nicht mehr. Könnt ihr mal ganz kurz noch eine Minute überbrücken irgendwie? Ich bin viel zu nüchtern für den Spieleabend irgendwie. Ich brauche noch ein Bier. Ich weiß, es ist unprofessionell. Es ist immer nur zu unterstützen, geh ruhig. Er möchte nur das Motto nochmal unterstreichen. Also langjährig gelagerte Weine aufzuheben, macht keinen Sinn mehr. Richtig, richtig. Das ist das Motto. Ja klar, Ende der Welt. Ich meine, was willst du machen damit? Okay. Ja, versaufen den Wein am Ende der Welt dann, meine ich. Warum ist jetzt eigentlich genau das Ende der Welt? Nur weil die vergessen haben, den Kalender weiterzuschreiben? Das Lustige ist ja, die haben einen neuen Kalender gefunden, aber der ist, haben sie rausgefunden, den hat Klaus Kleber geschrieben, weil er keinen Bock hatte auf Weltuntergang. und der hat sich gedacht, jetzt sehe ich schon so scheiße aus, jetzt kann die Welt noch ein bisschen weitergehen, weil ich habe sowieso nichts zu verlieren und also geht die Welt doch besser weiter. Aber es ist jetzt schon so, dass sie jetzt ausschließlich deswegen untergeht, weil die vergessen haben weiterzuschreiben, oder? Nein, weil sie sich gedacht haben, Klaus Kleber darf nicht weiterleben, aber... Das Bizarre an dem neuen Kalender ist, dass der erst 3 Jahre später wieder anfängt. Ja, richtig, was ist zwischendrin? Aha. Apokalypse. Ach so. Darf ich mal eine philosophische Frage stellen? Wenn ich jetzt mir Bier in den Kopf kippe, wird Alex dann betrunken, weil wir sind ja alle in Alex' Kopf? Ja, aber nur bei Alex sterben die Gehirnzellen aus. Aber auch nur die Gehirnzellen, keine anderen. Was meinst du, warum ich schon 2 Minuspunkte habe, während alle anderen mindestens 1 Punkt haben? Na gut, René halt auch noch nicht, aber gut. Doch, ich krieg 4 Punkte, weil ich nämlich 4 Mal Fragen gestellt habe. und alle konnten... Moment. Ich wollte gerade sagen. Also du hast ja schlecht grundsätzlich noch die Minuspunkte von den letzten Malen aufzuarbeiten. Ja, die eh. Das waren 40, ne? Habe ich alle schon aufgearbeitet, weil letztes Mal habe ich mehr 10.000 Punkte gegeben. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich 90.000. Ja, oder ich habe mir doch 100.000 gegeben, habe ich doch gesagt. Nee, 10 hast du gerade angefangen zu erwähnen. Ich hab 100.000 gesagt, da bin ich mir fast ganz sicher. Wir können zurückspulen, wir sind hier aufgenommen. 10.000. Netter Versuch, netter Versuch. Aber ich sag mal ein bisschen sicher, dass ich 10 Millionen gesagt habe. Ab wie viel gibt es die lobende Erwähnung? René, wie war das eigentlich? Du hast jetzt behauptet, wir spielen Weltuntergangsschlüssel und Fluss. Weiß ich auch nicht, wie ich das gemeint habe. Vielleicht spielen wir erstmal, ich packe meinen UFO. Okay. Scheibenpflaster, na gut. Dann würde ich sagen, jeder packt jetzt einfach mal seinen Stift weg und ich hole meinen raus und dann gewinne ich viel. Nee. Lass die Hände auf. Ich leitet ab. Ja, auf. Du lässt deinen Stift bitte. Ja. Ich weiß, das ist das Ende der Welt, aber... Ich habe noch, habt ihr gehört, ich habe ihn jetzt auf den Boden geworfen. Igitt! Kannst du ihn auf den Boden werfen? Ja. der dauert ein Stück. Ja, das ist halt so, wenn man so wenig Blut im Hirn hat. Was hat denn jetzt hingerollt? Ich hab's gerade verstanden. Oh, ihr seid so... ich wusste es schon seit einer Minute, aber ich habe mitgespielt. Jetzt liegt er unter... Wo ist er denn jetzt hingerollt? Der Stift. Weiß ich auch nicht. Der ist so lange, ich sehe nicht mehr. Ach so. Aber Alex, ich gebe dir einen Tipp, wenn du deinen suchst, musst du einmal kurz schwenken und dann bildet sich so eine Welle und die geht bis zu seinem Abstammungsort hin. Vielleicht kannst du es. Wenn es wehtut, dann ist er irgendwo reingerollt. Die Bilder fallen von der Wand, okay. Die mag nicht mehr. Ich auch nicht. René, was packst denn du alles in dein UFO? In mein UFO packe ich einen Kondomautomat, weil das ist das Wichtigste, was man in einem UFO überhaupt haben kann. Schloch. Na. Wenn die Menschheit wieder einen Planeten besiedeln will, ist ein Kondomautomat genau das, was man haben will. Ja. ja gut, dann packe ich halt auch mein UFO nehmen mit einem Kondomautomaten und einem Schreibblock. Dann packe ich mein UFO, nehme mit einen Kondomautomaten, einen Schreibblock und Zwieback. Und man muss ja irgendwas essen. Das leuchtet ein. Ja, wenn das Trend ist, dann packe ich mein UFO mit einem Kondomautomaten, einem Schreibblock, Zwieback und dem Herrn der Ringe Buch. Sehr gewagt, denn die... Manche Sachen sind wert, gerettet zu werden. Ich packe mein UFO und nehme mit einem Kondomautomaten, einen Schreibblock, Zwieback, so ein langweiliges Buch. Lass ich gelten. Und einen Ameisenigel. Für Unterhaltung. Ja, warte mal. So, ich packe, bin ich dran? Ja. Mhm. Ich stehe als Fünfter in der Reihe. Ich packe mein Kondomautomat. Bin ich jetzt schon raus? Ja. Ich packe mein UFO in einen Koffer und in diesem Koffer ist auch ein Kondomautomat, ein Schreiblock, ein Zwieback, ein unglaublich langweiliges Herr-der-Ringe-Buch und ein Ameisenigel. Und zusätzlich in diesem Ameisenigel steckt nämlich noch ein Kugelschreiber drin. Gemeiner Kerl. Ich habe versucht, eine Assoziation zu bilden. Ich packe mein UFO mit einem Kondomautomaten, einem Schreibblock, einem... verdammt, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Zwieback. Danach kam... fuck. Ich bin so unglaublich schlecht in diesem Spiel. Tja. Der Zwieback, ein Buch, ein Herr der Ringe Buch. Dann kam hoffentlich schon der Ameisenigel. In welcher mein Kulli steckt, wie René gerade sagte. Genau so war das. Und ich nehme noch einen Stift mit. Wir haben doch schon einen Kulli. Ja, und wir haben doch schon. Ja, halt einen Stift. Na, halt einen Stift, na gut. Dann packe ich mein UFO, pack rein einen Kondomautomaten, einen Schreibblock, Zwieback, ein total geiles Herr-der-Ringe-Buch, einen Ameisenigel, in dem ein Kugelschreiber steckt, einen Stift und eine Filmdose. Okay. Ich packe mein UFO und ich nehme mit Renés Kondomautomaten, Du distanzierst dich eindeutig von diesem Kondomautomaten, ne? Das stimmt überhaupt nicht. Ich hoffe, dann er hat nur seinen eigenen. Ich hoffe, dann kam der Zwieback. Nee. Was war denn da? Den Schreibblock. Stimmt. Den hätte ich ja fast vergessen. Okay. Fast. Ja. Wir haben also, halten also fest, Aristokrats hat auch neben meiner einen Minuspunkt. Schön. Ich bin nicht mehr alleine. Oh, dann sind wir nur noch zwei, ne? Drei. Nee, ich habe ja nur meine Minuspunkte von vorher. Ich spiele schon noch mit. Aber wie, du hast jetzt sogar vier, oder? Na, Aristokrats hat gerade... Aristokrats. Nukula. Bitte was? Das Wort ist Nukula. Eine der besten Simpsons-Folgen ever. Oh ja, definitiv. Spotto ist jetzt dran, ne? Yep. Jawohl. Und ich packe mein UFO und nehme mit einen Kondomautomaten, einen Schreibblock, Zwieback, ein Herr der Ringe-Buch, ein Ameisen-Igel, jetzt hier den Kugelschreiber daraus. Nicht von dir. Nehme noch einen Stift mit. Nee, stimmt nicht. Nee, definitiv Moment, nicht. Moment. Ach Mann. Was kam denn nach dem Stift? Eine Filmdose. Ach nee, richtig. Da fehlt jetzt doch auch was. Nicht? Nee, passt. Nee, auch ein Stift war die Filmdose. Okay, und dann packe ich noch dazu Mullbinde für den Ameisenigel. Damit er nicht verblutet. Das ist lieb. René ist am dransten, ne? Ja, also ich packe mein UFO und ich nehme mit einen Kondomautomaten, aus dem ein Schreibblock rauskommt, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht. Auf diesem Schreibblock steht Zwieback drauf. Dieser Schreibblock steckt in einem Herr-der-Ringe-Buch, was von einem Ameisenigel gegessen wird, der in du dem hast aber den Schreibblock steckt. Du hast aber jetzt den Schreibblock doppelt drin. Auch wenn du dir deine Brücken so baust, solltest du dich trotzdem an die normale Reihenfolge halten, bitte. Gut, okay. Jetzt bin ich aber raus. Arschloch, das war bei Ameisenigel. In diesem steckt da ein Kugelschreiber. Der Kugelschreiber, weiß ich nicht, ist ein Stift. den haben wir durch eine Filmdose geballert, um die eine Mullbinde gewickelt. Eine Mullbinde gewickelt ist. Und weiß ich nicht, diese Mullbinde wickeln wir nicht um den Ameisenigel, sondern um eine Tischlampe. Ich packe ein UFO, in dem René sitzt, schmeiße auf diesen einen Kondomautomaten. habe dann ein Toastbrot und ein... Oh, fuck. Was, ein Toastbrot? Wir haben ein Toastbrot nicht einmal dabei gehabt. Echt nicht? Echt cool. Was habe ich denn Zwieback gemacht? Das müsstest du schon doppelt toasten. Verdammt, mein Zwieback. Ich war, hatte nur noch Brot im Kopf. Der Zwieback war von mir und von dir war der Schreibblock. Tja, der Schreibblock. Schön. Ich bin völlig raus. Ich schreibe mir noch ein Minus auf. Ihr seid doch alle doof. Wie noch ein Minus? Ich dachte, du bist jetzt raus. Ja. Das auch. Ja, gut. Okay. Dann bin ich, ne? Mhm. Ja, bin ich. Ich packe mein UFO. Spotto ist dabei noch. Ja. Also ich packe mein UFO. Da packe ich rein. Kondomautomaten, Schreibblock und Spielback. Ein Herr-der-Ringe-Buch, ein Ameisen-Igel, einen Kugelschreiber, einen Stift. Tja. Herr-der-Ringe-Buch? Ein Stift? Ein Herr-der-Ringe-Buch nach dem Stift? Und? Nee, die Filmdose. Wie ist das? Zählen wir das als Fehler? Oder? Nee, war ein Fehler, ja. Ich habe mich ja vertan. Okay. Eben, weil... Aber es wäre die Filmdose gewesen, ne? Es wäre die Filmdose, richtig. Die war noch von mir. Du bist echt blöd. Man stolpert über seine eigenen Dinge einfach leichter mal. Vor allem über Filmdosen, weil die so groß sind. Und also über Filmdosen kann man ganz fürchterlich stolpern. Dann zerbrechen die und bohren sich einem in den Fuß. Und dann braucht man doch die Mulbine, die danach kommt. Und die Mulbine ist aber blöderweise schon mit Tischlampe im Ameisen. Keine Ahnung warum. Immer. Ihr seid noch zu zweit, René. Ich bin noch zu zweit. Oh, danke. Plurales Majestät. Und auch noch René ist zu zweit. Wow. Und vor dir ist gerade dran, glaube ich, Elspotter, oder? Ja, und ich packe mein UFO und nehme mit einem Kondomautomaten, einen Schreibblock, Zwieback, ein... Scheiße. Kam schon das Buch? Ja, das Herr-der-Ringe-Buch, ein Ameisenigel, ein Kugelschreiber, ein Stift, eine Filmdose, eine Mullbinde und eine Stehlampe und packe dazu noch ein Taschenmesser. Lassen wir Stehlampe gelten, weil es war eine Tischlampe. Aber das lassen wir gelten, ne? Ja. Das ist nett. Lampenähnlicher Gegenstand. Tischförmige Lampe. So. Die steht ja auf dem Tisch. Ja, die Stehlampe steht auf dem Tisch. Ja, wow. Also besser hätte ich das nicht sagen können. Oder so. Also, ich packe mein UFO und da kommt mein eigener Kondomautomat, weil den brauche ich ganz alleine, den mache ich irgendwie in 10 Jahren leer. Aus dem kommt aus irgendeinem blöden Weltuntergangsgrund ein Schreibblock raus, auf dem Zwieback draufsteht. Wo in diesem Zwieback ist ein Herr-der-Ringe-Buch versteckt, was von einem Ameisenigel gegessen wird, in dem ein Kugelschreiber steckt. Der Kugelschreiber ist ein Stift und der Stift steckt wieder in der Filmdose. Oh. Oder? Doch. Ja, Filmdose. Weil um die ist nämlich eine Mullbinde gewickelt. Um die Filmdose. Und das Ganze zusammen mit der Mullbinde ist um irgendwas von mir. Shit. Was habe ich denn gesagt? Nicht sagen. Ich habe. Was habe ich hier? Ach genau, die Tischlampe. Die habe ich hier neben mir stehen. Und auf dieser Tischlampe. An dieser, schon wieder, in dieser Tischlampe. Stift in der Hand. Auf dieser Tischlampe. Das war mein Finger. Ich habe auf den. Auf den Ding klopft. Ach genau, da balanciert ein Taschenmesser drauf. Wow, ich bin so kreativ. Und dieses Taschenmesser durchschneidet ein UFO. Also ich meine, in dem UFO ist noch ein UFO. UFO-Seption. Ja. Okay, ich packe mein UFO und nehme mit einen Kondomautomaten, Schreibblock, Zwieback, Herr der Ringe, Ameisenigel, Kugelschreiber, Stift, Filmdose, Mullbinde, Tischlampe, Taschenmesser, UFO. Du schreibst mit, geh weiter. und eine Packung Knickstrohhalme. Oh, Alter. Das ist so mies. Der arme Igel immer noch. Der Spottel pokert. Oh, wenn du dir das merken kannst, du. Also, wenn du dir das merken kannst, weil ich kann, hoffe ich. Also, ich packe mein UFO und in diesem UFO ist ein Kondomautomat fest installiert. Dann habe ich einen Schreibblock mit dabei, ein Zwieback, ein Herr-der-Ringe-Buch, ein Ameisenigel. Da steckt immer noch oder wieder, man weiß es nicht, der Kugelschreiber drin. War da jetzt was falsch oder warum hat die sich so auffällig geräuspert? Nee, das war nur tatsächliches Räuspern. Tatsächlich, wow. War sehr interessant. Weiter. Interessant. Stift habe ich dabei, dann Filmdose, Mullbinde, dann wieder das von mir. Zählt das? Nein. dann ist das vielleicht richtig, die Tischlampe. Da balanciert, weiß ich nicht wie, aber ein Taschenmesser drauf. Dann ist in diesem UFO ein UFO drin und Ding. Also wenn du dir das merken kannst, was ich jetzt gerade mir nicht merken kann, dann bist du richtig gut, du. Soll ich es dir verraten? Nein, nein, das ich war eine Assoziation. Ich hab versucht, durch die gleiche Situation das nochmal. Ich weiß irgendwas am Bauernhof. Richtig, Knickschreibe, richtig. Das möchte ich jetzt aber bitte erklärt haben. Kinder auf dem Bauernhof, wenn die Geburtstag feiern und dann aus Gläsern trinken, haben die immer Knickschreiben drin. Ich frage mich nicht warum, aber das Leben ist hart in Griechenland. Besser als Milchshake. Das Leben ist hart in Griechenland. Gottes Willen. Hier auch. So, jetzt, achso, ich muss noch, ne? Knickschreiben, da stecken wir in. Jetzt kommt das nächste Tier. Ja, richtig, weil die stecken wir nämlich in eine Afrikola rein. Nett von dir. Okay, ich packe mein UFO und nehme mit einen Kondomautomaten, einen Schreibblock Zwieback, ein Herr der Ringe-Buch, ein Ameisenigel, einen Kugelschreiber, einen Stift, eine Filmdose, eine Mullbinde, eine Tischlampe, ein Taschenmesser. Nicht reinquatschen. Ein Taschenmesser, ein UFO, knickbare Trinkstrohhalme, du hattest was? Die Afrikola. Und ich nehme mir noch für meine geschundenen Füße Gel-Einlegesohlen mit. Ich hasse dich. Also, passend zum Thema Gel-Anlegesohlen. Apropos, habe ich einen Kondomautomat in meinem UFO. Vollkommen zusammenhanglos ist da jetzt auch noch ein Schreibblock dabei. Ein Zwieback, ein Herr der Ringe-Buch, ein Ameisenigel, ein Kugelschreiber, ein Stift, eine Filmdose, eine Mullbinde, eine Tischlampe, ein Taschenmesser, ein UFO im UFO, dann scheiß Knickschreibe, dann meine Afrikola und könnt ihr mal reden, bitte? Sollen wir dich noch ein bisschen verrückter machen? Das kriegen wir hin. Richtig, die waren braun, die Gel-Anlegesohlen waren braun, richtig. Weil Afrikola braun. Dankeschön. Weiß ich auch nicht. Ich möchte nicht in dein Hirn reingucken müssen. Ich möchte auch nicht drin wohnen. Ich bin noch in deinem, Alex, weißt du doch. Whatever. Die Sache ist, eine Adventskranzkerze habe ich noch dabei. Ich packe mein UFO und nehme mit ein Kondomautomat, einen Schreibblock Zwieback, ein Herr der Ringe-Buch, ein Ameisenigel, ein Kugelschreiber, einen Stift, eine Filmdose, Mullbinde, eine Tischlampe, ein Taschenmesser, ein UFO, ein knickbare Trinkstrohhalme, eine Afrikola, Gel-Einlegesohlen. Kannst du das nicht lesen? Was hattest du? Ich weiß es noch. Ich auch, aber ich sag's nicht. Hast du ja auch aufgeschrieben. Ich bin jetzt durch deine Bauernhofgeschichte ziemlich verwirrt. Bin ich auch, übrigens. Ach Mensch, dabei hatte ich sowas Schönes als nächstes. Ach komm, das wird dir einfallen. Nee, sag ich nicht. Komm, musst du selber drauf kommen. Gibst du auf? Jahreszeitbedingt. Es ist keine Schneeflocke. Ah ja, nein, es ist eine Adventskranzkerze. Wow. Und was wollte ich jetzt nochmal? Ach ja, weil ich so faul bin, nehme ich mir einen Affenbutler mit. Und was? Einen Affenbutler. Baddler schreibt man das heutzutage, ne? Mhm. Da du es ja nicht aufschreiben musst, ist es an der Stelle egal. Richtig, aber ich tatsächlich merke ich mir das so, dass ich im Kopf die Uhr bestücke mit diesen Wörtern. Und ich muss mir im Kopf ja vorstellen, wie man das schreibt, damit ich mir das halt allein schreibe. Ist echt so. Ich lerne auch so in der Schule. Dann lerne ich mir so, dass ich das zu Hause, wenn ich für eine Arbeit lerne, schreibe ich mir das alles in eine Uhr. Ist echt so. Okay, und wo auf der Uhr ist dein Bauernhof? In der Mitte. Das soll heißen, dass Bauern bei mir in der Karriere, in der Beliebtheitsskala sozusagen nicht auf 12, sondern auf 13 sind. Aber du bist am dransten, glaube ich. Glaube ich nicht auch. Das wird der erste Spielecast mit Überlänge. Ich drücke mich. Nee, wir haben noch eine Dreiviertelstunde zu füllen, das geht noch. Also wenn er noch weiter mitschreibt, dann haben wir übrigens Überlänge, weil bei mir geht noch einiges. Und jetzt versuche ich ihn runterzumachen, weil bei mir geht gar nichts mehr, überhaupt nicht. Smack mal. Ja. UFO. UFO, was? Ach so, richtig, UFO. Ist ein Wort, aber du verwirrst nicht, weil das kommt später erst. Also ich nehme mit einem Kondomautomat. Zusammenhanglos noch einen Schreibblock, irgendwas zu essen. Brot, Zwieback, richtig, ein Zwieback. Ein Herr der Ringe Buch. Ein scheiß Ameisen-Igel. Ein Ameisen-Igel. Dann, das weiß ich natürlich, da kommen ganz viele Kugelschreiber raus. Dann ein Kugelschreiber ist ein Stift, Filmdose, Mullbinde, eine Tischlampe, muss ich jetzt machen, ne? So klar. Dann da balanciert immer noch das Taschenmesser drauf. Dann haben wir im UFO ein UFO drin. Dann haben wir Knickstrohhalme dabei. Dann Afrikola, damit das für mich auch einfach ist. Dann haben wir da braune Geleinlegesohlen, eine Adventskranzkerze. Und jetzt haben wir wieder irgendwas versautes Tierisches. Irgendwas, wo ich jetzt wieder einen Kugelschreiber reinstecken könnte, wenn ich wollte, aber ich. Shit. Können Sie nochmal kurz überbrücken? Ja, nö. Das heißt nicht Adventskranz. Was ist ein Adventskranz? Weiß ich auch nicht. Das war eine Show von Atze Schröder auf 1 Live. Der Adventskranz. Ich habe gerade ein viereckiges Tier gemalt. Das hast du falsch verstanden. Ein Ameisenigel hat einen viereckigen Penis, aber das ist was anderes. Ich denke, einen vierköpfigen. Ja. Achtung, wundert ihr, ein vierköpfiger Penis. Das viereckige Tier war, glaube ich, der Mull. Ich will Nacktmull werden in meinem nächsten Leben, habe ich schon. Ich will Nacktmullbinde werden. Da gibt es so einen schönen Cartoon. Tiere in der Medizin, heute der Mull. Der Nacktmull. Leute, ich gebe auf. Yay! Oh. Das waren die Geleinlegesohlen, oder? Die gefehlt haben? Nee, der Affenbutler. Shit! Der Affenbutler. Ich wusste es. Lecco mio, ich wusste es. Ach, so ein Affenbadwerk ist schon was Feines. Der rettet einen wirklich einen Arsch. Ich hab's doch gesagt. Halt, ich hab doch bestimmt Affenbadwerk irgendwann gesagt. Zwischendrin nee. Oder so. Kann man das doch nee. Irgendwas mit Tieren hast du gesagt. Das war ja auch richtig. Aber ja, komm. Genau komm. Hauptschüler sagen auch immer, sie wollen irgendwas mit Medien machen und machen es dann trotzdem nicht. Und kriegen dafür auch irgendwie 1000 Euro. Ich mach irgendwas Zeitung austragen. Richtig. Wollen wir irgendwie nicht mehr Podcast einrichten? Wow. Das war ein Wortwitz, ne? Wow, der war richtig gut. Wollen wir nicht mal Stadtland-Weltuntergang spielen? Stadtland-Weltuntergang, yeah. Svetlana. Kommt dir gerade in den Kopf. Als Rubrik? Ja. bei N kommt Nutte, bei P kommt Prostituierte und bei V sage ich nicht. Du bist manchmal ein bisschen komisch, René. Nein, das man sagt man auch mit F. Was? Was? Ja. Also bei einem, dem Affenbutler nicht einfällt, aber irgendwas mit, da konnte ich noch einen Stift reinstecken, scheiße. Da dachte ich, du hast es. Ganz wichtig, für diese Sendung wurden keine Tiere gequält. Zumindest nicht live. Oh ja, Gott. Dann spielen Leute, wir also Stadtland. Weltuntergang. Und bei Weltuntergang Zahlen zählen zu jedem Buchstaben. Das heißt, ihr könnt bei Weltuntergang einfach mal immer 21.12. hinschreiben. Immer. Nee, einfach Gründe, weswegen es denn passieren könnte. Stimmt, wollte ich sagen. Habe ich gemeint. Habe ich gesagt. Was? Land. Weltuntergang. Grund? Weltuntergang. Stadtland Grund. Ja, Grund halt. Ja, Grund dann? Damit es auch vom Wortwitz passt. Weiter Heiratsgrund. Warum heiratet man jemanden? Ich verstehe es nicht. Aber hier, ja, werde ich auch immer nichts haben. Scheidungsgrund. Auch kann man bei W auch immer Weltuntergang hinschreiben. Wenn wir dreimal hintereinander W haben oder so. Scheidungs. Jetzt müssen, gehen wir aber schon lange. Scheide. Es reicht doch aber, oder? Ja. Was, Scheide? Ja. Fünf reicht. Also eins würde noch passen, maximal. Nee, bei mir passen noch 10 oder so. Renne. Ist echt so. Ist echt so. Popoklatsche. HDL. Mhm. Ey, wann wollten wir das jetzt eigentlich vor der Apokalypse noch machen? Weil ey, das müsst ihr echt noch bringen. Achso, ja. Der Livestream mit Popoklatsche. Ja, der muss sein. Du Alex, also ich bin ja jetzt hier gerade in Mannheim, aber ich nehme einfach den Expresszug nach, wo wohnst du, Friedrichsberg? Hein. Ja, sag ich doch. Und das ist dieses Assi-Viertel, ne? Das ist Assi-Viertel in Magdeburg. Berlin. In Potsdam. Ja. Potsdam ist dieses westdeutsche Kleinstädtchen in Ostdeutschland. Du verstehst es falsch. Ich habe gesagt Assi-Viertel, nicht Assi-Stadt. Mm-hmm. Kommt denn jetzt nach Scheidungsgrund noch was? Podcastgrund. Warum Podcast? Ich verstehe es auch nicht. Ich krieg nichts mehr hin. Ich hätte aber gerne irgendwie noch was. Das fünfte, ne? Ja, das ist schon das fünfte. Stadt, nee, Land, Grund, also Grund für den Weltuntergang, Heiratsgrund, Scheidungsgrund. Heiratsgrund war, glaube ich, nicht dabei. Oder? Was? So? Ich dachte, es wurde dabei. Vorgetragen, weil du Empfehlungen haben möchtest, weswegen man eventuell gemacht heiraten haben könnte. Ah, okay, ich dachte, Alex hätte das abgelehnt. Dann haben wir ja als Dauerrubrik immer noch für das Thema Podcast. Podcast-Grund, wenn wir schon bei Gründen sind. Podcast. Wir gehen der Sache auf den Grund. Podcast-Grund kommt. Podcast-Grund, ach du Scheibenkleister. Keine Zeit, keinen Bock, kein alles. Schreib einfach Abgrund. Das ist eine Mischung aus abgöttisch lieben und Grund. Wow. Warum ist eigentlich jetzt mein Getränk leer? Was soll das? Weil du es ausgetrunken hast. Das wäre eine verdammte Stunde, Erklärung. Ich reden muss. Das Tolle ist übrigens, wir dürfen keine Markennamen mehr sagen. Das heißt, sie darf nur noch sagen, warum ist mein Getränk leer und nicht meine Afrikola oder so. Weil wir dürfen keine Markennamen mehr sagen, wie zum Beispiel Afrikola oder. Weil sonst werden wir verklagt von Afrikola. Von Afrikola oder so. Warum sollten wir dafür verklagt werden, wenn wir Afrikola sagen? Weiß ich auch nicht. Aber wer uns brauchte, weswegen wir das nicht mehr sagen dürfen. Wenn René schon anfängt, Unsinn zu reden, muss man ihn doch unterstützen. Hey Leute, wir sind so punk. Afrikola. So, haben wir irgendeinen Chat? Nein, wir haben, glaube ich, gerade tatsächlich keinen Chat, wa? Der German Student ist noch ich da. Glaube, Schlampi. Ist da. Stimmt, Schlampi hat inzwischen hergefunden. Ja, Schlampi. Aber Schlampi schlampelt, glaube ich, in Raum 1 rum. Aber ist ja nicht. Ich gebe einfach mein Face High Five. Schlampi, bist du da? Schlampi. Das musste auch schon viele irgendwann mal werden. Schlampi scheint nicht da zu sein. Dann wäre noch, German Student ist ja eh meistens. Ja, der ist in Vorbereitung zu irgendwas. Der hat sich schon mal irgendwann beschwert, dass wir das immer dienstagsabend machen und er da gar keine Zeit nicht hat. First World Problems. Dann habe ich hier in der Reihenfolge, dann darf René A sagen und ich sage Schlampi. Ah, Schlampi hat Hallo gesagt. Schlampi sagt was? Schlampi sagt was. Wow. Schlampi sagt Hallo. Schlampi hast du gesagt aber halt im Möb 1. Ja, lass sie doch. Es ist doch gerade keiner im 1 am rumtüdeln. Okay. Oh, jetzt will ich im Moment, darf ich noch schnell rüber joinen, weil ich jetzt bloß in der 5 bin. Ja, dann join noch in die 1. Leute, wir sind weil noch hat Schlampi uns keinen Buchstaben gesagt. Das war schon mal falsch. Ja, also Hallo besteht zwar aus Buchstaben, aber wir brauchen einen einzelnen Buchstaben. Nein, Moment, ich bin gleich bald da. Möb. Schlampi wird bitte an die Rezeption gebeten, um uns einen Buchstaben zukommen zu lassen. P für Penis. Yay! P. Alle los! P. P wie Prostata. Prostata ist keine Stadt, ne? Nee. Schade. Mach mal jemand das Telefon weg. Piep, piep, piep, piep. Das ist noch ein Morse-Apparat. Jemand morst da gerade an seinen Schreibpartner die Buchstaben, weil er gerade nichts zu schreiben hat. Weiß auch nicht. Grund für den Weltuntergang. Sieht da Penis? Ich bin fertig. Ich habe nur 3 von 6. Was soll das? Darf ich das letzte Wort noch als geltend, wenn ich das gerade noch fertig geschrieben habe? Na, wenn du es angefangen hattest, darfst du. Ich hatte es schon angefangen. Ja. Aber irgendwie komme ich nicht in den Raum 1 rein. Ich weiß auch nicht, warum. Ist das ein anderer Server? Nö. Na, ist wo bist ja, du ja. denn? Bist du im Webchat oder was? Ich gehe über Mirrors rein und. Mirrors. Mirrors. Na, M-I-R-C. Das Teil jetzt heißt halt. Mirrors. Es gibt M-I-R-C, gibt es echt noch? Das gibt's doch, ich habe das sogar bezahlt. Ich habe das aus dem Gag bei mir irgendwie in die Signatur geschrieben. Nee, das gibt's echt noch. Und es wird sogar noch weiterentwickelt. Scheiß. Der Channel heißt nicht Möb 1, sondern Möb Möb, ne? Weißt du? Nee, das wusste ich nicht. Das ist eine sehr, sehr, sehr hervorragende Dings hier, ne? Ha, Dings da bin ich. Hier. Ja, Informationen und so. Heißt das. So. Aber du warst auch vorher da schon. Also. Nee. Naja, zumindest wurdest du angezeigt. Nee. Ist doch auch egal, Kinder. Pinneberg ist meine Stadt. Ja. Was? Pinneberg. Ich hab Potsdam. Was? Ja, ich hab Steffi. Potsdam. Ich hab auch Potsdam. Ich hab Ports. Ich hab Pittsburgh. Pittsburgh. Ist Ports nicht nur ein Stadtteil? Was hattest du nochmal? Pinneberg. Alex? Pinneberg ist nicht auch ein Stadtteil? Nee, Pinneberg ist, glaube ich, eigenständig. Mann, fallen wir doch nicht in den Ring. Hast 5 Punkte für doppelt und 10 für unique? So durch mal Ports durchstreichen. Das andere ist, das nächste habt ihr bestimmt auch alle. So, fast alle. Portugal. Ich habe Paraguay. So, als Berliner hat man da schnell mal Polen. Ich bin zwar kein Berliner. Also das sind dann 5, ne? Paraguay. Durch 10. Ich habe Panama. Auch schön. Mein Weltuntergangsgrund ist die Pest. Er hat es endlich geschafft, alles auszurotten. Ich hab nix. Ich hab Penis. Bei mir war der Welt wird nicht wegen einem Penis untergehen. Siehst du dir das sicher? Wer weiß. Also, es kann bei mir war der Pfefferminztee alle. Oh! Ja, das kann ich mir aber durchaus vorstellen, im Gegensatz zu Penis. Oh, ja, natürlich. Das ist natürlich. So, damit habe ich diese Runde schon mal 25 Punkte, weil ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe Bescheidungsgrund, also Heiratsgrund. Penis zu groß. Ich habe Penis. Also Heiratsgrund? Ja, zu groß. Ja. Um was damit anfangen zu können. Ja, richtig. Weil, sind wir bei Heirat oder bei Scheidung? Ich weiß, was du bei Scheidung hast. Echt jetzt? Was ja, denn? Ich bin unglaublich vorausschaubar, ne? Ich hab, hat außer mir noch jemand die Prügelandrohung? Als Heiratsgrund? Ja. Nee, ich hab Penis. Ich hab die Party. Darf ich eigentlich Worte mehrfach benutzen? Ja, darf man. Der Duffreider hat auch mal bei Fluss, Stadt und Land einfach mal YouTube angegeben. Und ich glaube bei Scheidungsgrund auch. Da hatten wir nämlich auch Scheidungsgrund. Also... Du darfst auch. Ich sag mal so, ich hab's ein bisschen allgemeiner gehalten beim Scheidungsgrund wie René. Ich hab da Penis. Ja, weiter. Es zählt als eigenes Ding, ja. Penis zu groß habe ich. Dann bei Scheidungsgrund habe ich tatsächlich Penis zu klein. Wer hätte es geglaubt? Überraschung. Hat es noch jemand? Ja, sinngemäß. Ich hab die Phimose. Bitte was? Phimose schreibt man mit F. Nein, tut man nicht. Es sei denn, man kommt von der Hauptschule. Aber jetzt kann ich einen kleinen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Von der Phimose? Wollen wir das hören? Ist eh nur eine Kleinigkeit, oder? Jetzt? Ja. Der hat gedauert. Bei Podcastgrund habe ich nichts. Scheidungsgrund habe ich noch Polyamie. Ja, bei Podcast-Grund habe ich übrigens heißt Podcast. Heißt das nicht Polyamori? Ach nee, Polyamie ist... Nee, okay. Nee, Polygamie heißt es doch. Polyamie ist was anderes. Das heißt aber Polyamory. Das ist nein, was anderes. Was? Nee, warte mal, was ist ein Polyamie bitte? Erklär mir das kurz. Das ist, wenn eben man sich in mehrere Leute verliebt. Das heißt aber Polyamory, wie der Typ von Piraten, der politische Geschäftsführer. Und Polyamie, zumindest laut Google, ist kein Wort. Aha, das heißt Polyamory. Das habe ich doch gestern noch gegoogelt. Ja, und da hast du dich vorbereitet auf die Sendung. Ja, ja, wer es glaubt. Mhm. Gestern. Vorbereitet auf die Sendung, auch, ja, ja. Auch gestern war das Wort noch kein Wort. Wahrscheinlich hast du die Autovervollständigung in irgendeiner Form an und das hat ja einfach irgendwie das, was du... Nein, nein, wartet mal. Also ich schreibe mir meine 10 Punkte in Klammern und... Das wird noch nachgeforscht. Es gibt Polyamide. Ja, das ist aber, glaube ich, kein Entscheidungsgrund. Und dann, obwohl, und dann, wenn die Frau mit Polyamid auffüllt, Das ist ein Scheidungsweg, kein Scheidungsgrund. Okay, stimmt. Obwohl es ja dann keine richtige Scheidung ist. Obwohl, bis das da tut euch, naja. Nee, ihr habt recht, ich habe ein Ohr vergessen. Ja. Du kannst doch nicht einfach ein Ohr vergessen. Hey, bist du Van Gogh? Okay, wir haben den Podcast-Grund noch, oder beziehungsweise noch nicht. Podcast einfach. Da habe ich null, weil ich habe, das Grund habe ich nie aufgeschrieben. Ich habe einfach nur Podcast mit OTT. Was? Ich habe einen Podcast, keinen Podcast-Grund. Ich habe Podcastomanie. Das zählt nicht, weil das ist eine Krankheit. Das heißt Manorie. Aber auch Krankheiten können Gründe sein, etwas zu tun. Ja. Aber nicht für Podcasts. Wenn man krank ist, podcastet man nicht. Ja, dann gehst du jetzt mal bitte. Das war böse. Das heißt, das ist ja gerade Podcastomanie im Endstadium. Ziemlich. Die sterben fast, die Zuhörer sterben fast. Die bleiben Gott sei Dank am Leben, aber die Zuhörer, die verrecken dabei, uns zu hören. Ja, aber ich meine, weil Ende der Welt. Auf die 10 Tage kommt es daher auch nicht mehr an. Stimmt. Das so. Ich vergessen. Und da Schlampi unser einziger Gast im Chat ist. Ich müsste die Podcast-Lust noch nachreichen. Aua! Au. Bist du jetzt umgefallen auf dem Platz? Sowas? Ja, glaub, der Rüstung jetzt frisst sein Mikro oder sowas. Der er ist gerade tot umgefallen, weil er uns gehört hat. Wow, sorry. Ich glaube, Spotto ist gerade explodiert. Nein, mir geht's gut. Ja, also bei mir ganz, ganz, ganz doll. Also Rüstung jetzt hat sich in den Vordergrund gedrängt gerade. Also hat bei mir bei Spotto ausgeschlagen irgendwie, dachte ich. Seltsam. Also einer von euch war es. Schämt euch. Das war ich. Okay. Also schäm du dich. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Schäm. um zurück zu dem Satz zu kommen. Da Schlampi der einzige Chatgast ist, wie machen wir das jetzt mit dem Buchstaben? René sagt A und ich sag Stopp? Ja. Ja. Wie ist das eigentlich bei Land? Zählen da jetzt auch Bundesländer und Regionen und sowas? Ja, also, aber nur in deutscher Schreibweise, weil Bayern ist was anderes als Bavaria zum Beispiel. Fängt aber beides mit B an und würde somit irgendwie auch beides gehen. Und ach so, ja. Nee, Bavaria ist ja eigentlich Latein, oder? Bavaria halt. Ja, das ist dann Englisch. Kinnas? Ja. Ja. René, sagst du mal bitte A. A. Danke. Stopp. Nee, ich sag Stopp. Nee, du sollst A sagen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ich sag jetzt Stopp, Mensch. Mhm. Stopp. T wie, weiß ich das nicht. Trottel. Das ist, ich weiß nicht, Alex, meinst du nicht, dass das irgendwie ein bisschen kontraproduktiv ist? Wir haben T. Na gut, dann haben wir eben T. Warum soll das kontraproduktiv sein? Ja, weil der sich da den Buchstaben aussuchen kann. Das kannst du doch dann auch, wenn du dran bist. Ist Italien ein Land? Ich glaube, nein. Nicht wirklich, außer du machst dann I davor, aber dann geht's nicht mehr. Wenn das I so eingeklammert ist. Nein. Scheidungsgrund. Ah. Ich kürze jetzt ab, ist okay, ne? Nö. Stopp! Fertig. Ja, Alex war früher. Erster, erster. Jetzt bin ich mal gespannt. So! Meine Stadt ist Troisdorf. Ich habe Turin. Ich habe auch Turin. Ich hab Tallinn. Ich habe den Buchstaben C verstanden. Dann machen wir den als nächstes. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe den Buchstaben C verstanden. Dann machen wir den als nächstes. Machen wir den dann jetzt gleich? Ja, ja. Ich habe Taliban. Nein, Moment, ich habe erstmal Tallinn, das ist die Hauptstadt von Estland. Na, wollen wir jetzt erstmal C machen und dann beides auflösen? Ach so. Das würde Sinn machen, ja. 3, 2, 1, los. Ich weiß schon, was ihr bei der Stadt habt. Aha, ist das so? Mhm. Ja. Darf ich an Alex abgeben? Nein. Stopp. Ich bin gut. Nein, bist du nicht. Ja, dann hau rein. Hat denn jetzt wenigstens Aristocat seine Chance genutzt, Tee aufzuschreiben? Hat er gemacht, aber er hat nur 3. Schade. Aber dann können wir jetzt anfangen, mit Tee aufzulösen. Also, ich habe immer noch Troisdorf. Ich habe immer noch Taliban. Ich habe Taliban. Turin. Ich auch. Ist richtig, Taliban. Ich fahre heute nach Taliban. Mein Land ist Türkei. Hab's nicht. Tansania. Habe ich auch. Tunesien. Was hast du auch? Tansania. Ach Mist. Ihr seid komisch. Tunesien. Mein Weltuntergangsgrund ist eine Tischplatte. Ich habe Thaler, der schlägt dann alles. Ich habe eine Torflawine. Auch schön. Ich habe tote Wandeln. Zombies. Milch. Brains. Als Heiratsgrund habe ich Trauma. Wir müssen echt mal reden, glaube ich. Bei mir ist es ein Trampeltiereintausch. Wieso, hast du das auch? Nein. Okay. Aber wenn man das als Heiratsgrund angibt, ja, solltet ihr mal reden. Solche oder solche, ne? Traumas. Bevor die sich noch heiraten und der eine hat ein Trauma, ne? Mach mir echt Sorgen, aber ich habe Tanzen. Ich habe Taschengeld. Ich habe Talerüberschuss. Taschengeld ist gut. Scheidungsgrund? Trampeltiernot. Torso-Unterentwicklung. Ich habe Tolkien. Entschuldigung, aber Torso-Entwicklung finde ich sehr gut. Torso-Unterentwicklung finde ich sehr schön. Den Podcast-Grund? Traumberichte. Thorsten. Kennt jeder Thorsten? Jeder kennt Thorsten. Nee, der Podcast Thorsten. Der Podcast Thorsten. Richtig. Thorsten will immer mit mir reden, drum podcaste ich. Super schön. Gefällt mir. Ja, mir auch. Ich habe den Tonfetisch. Au! Wow. Ich habe nix. Das muss ich mir fürs nächste Stadtland Plus aufschreiben. Weltuntergang. Stadtlandgrund. Stadtlandgrund. Ja. Ja, dann lösen wir noch C auf. Mein C ist Coburg, meine Stadt. Ich habe Kalf mit W hinten. Chicago. Krieg ich dafür jetzt wirklich 10 Punkte? Ich habe Chemnitz. Dann kriege ich für Cottbus tatsächlich 10 Punkte. Abzug. Es gibt beides Abzug. Ey, komm, das ist nicht so weit weg hier. Das ist quasi lokal koloriert. Und warum wusstest du jetzt von uns allen, was wir haben? Weil ich eigentlich dachte, dass ihr alle Chemnitz nehmt, weil wir das, glaube ich, neulich schon mal hatten. Ah. Ja, aber dann haben wir daraus gelernt. Wir sind halt alle schlauer geworden, nur du bist zurückgeblieben. Sorry. Wieso? Ich habe dafür 10 Punkte gekriegt. Wir doch auch. Ja, ja eben. Mein Land ist China. Ich hab's meins auch. Mist. Chile. Cleveland. Ich auch. Was jetzt? Egal, ich nehme sie alle. Ja, ich war mir dann nicht sicher, was ich nehmen soll, weil alles ist sehr, sehr ausgefallen. Ich hatte keine Idee, was ich machen soll, also habe ich einfach gedacht, ich sag bei allem mich auch. Du weißt aber schon, dass du die dann schon hinschreiben sollst, oder? Ja, steht hier jetzt auch. Oh, René. Popoklatsche. Du, das müssen wir echt mal machen irgendwann. Ich komme zu dir, ich bin im März in Berlin. Und dann das machen wir als Postshow zum Weltuntergang. Okay, alles klar, aber halt erst im März. Ja, ist ja nach dem Weltuntergang. Richtig. Ja, richtig. Wollen wir eigentlich unseren Kindern allen erzählen, dass wir den Weltuntergang überlebt haben? Natürlich. Ja, natürlich. Ich sag dir in den Film 2012. Und dann kann ich sagen, hey, Kinders, das habe ich überlebt. War übrigens gleich ein Mitschnitt. Der Weltuntergangsgrund ist bei mir in dem Fall übrigens ein Chlorunfall. Ich habe eine Chlorvergiftung. Ja. Ich habe da Chaos. Und ich kam mir schon so doof vor, weil ich von dem Wort Chlor nicht runterkam. Mir fiel aber nichts ein damit. Alex, wir haben da, glaube ich, einen Sendungstitel. Ich komme vom Chlor nicht runter. Schön. Ich notiere mal, ne? Schön, dann brauche ich das nicht zu tun. Wer hat was? Wir vermeiden den Affenbutler. Scheiße. Affenbutler ist auch gut. Bei Scheidungsgrund habe ich nur C stehen. Ich bin für den Heiratsgrund. Erstmal der Heiratsgrund und das ist ja, bei mir der Clownsberuf. Habe ich auch C. Ich habe das C-Körbchen. Glaube ich als dir nicht. Als Heiratsgrund? Ich habe da Chlamydien. Wer? Kannst du googeln. Aber bitte ohne Bilder. Er hat Chlamydien. Ich bin, glaube ich, echt der Normalziehe. Ich habe da die Schamoffensive. Scham? Nee, also, eine Schamoffensive schreibe ich immer noch mit SC. Scham. Sammy, wie ein Sendungstitel? Schamoffensive. Affenbutler mit Schamoffensive. Bei Schafgrund, nein, bei. Scheidung. Ja, nein. Dirk Harten als Haustier. Was? Hm? Mein Scheidungsgrund. Zirkaden als Haustier. Ja. Zirkaden schreibt man die nicht mit Z? Ich schreibe die mit C. Zirkaden ist mit C. Ach, Zikaden. Ja. Okay. Ich habe auch Zirkaden verstanden. Ich hab da übrigens Chlamydien. Ah, Chlamydien. Natürlich. Und mein Podcastgrund ist Chaos, weil nicht umsonst gibt es das Chaosradio. Charity-Aktion. Ja, Chauvinismus. Ah, jetzt greift das Bier langsam auf den nächsten über. Genau, richtig, weil die primären Geschlechtsorgane, in dem Fall ich, von Alex, werden da auch angegriffen. Du bist mein primäres Geschlechtsorgan, jetzt wird's komisch. Ich habe die Klanerie, Vollständigkeit halber. Ich habe da übrigens nichts. Du hast keinen Grund zum Podcasten, das finde ich sympathisch. Ich mach's einfach. So gefällt mir das. Ich sag A, Steffi sagt Stopp. A. Stopp. L. L wie Lurch oder mehr so L wie... Ja, Lurch. Lurch, okay. Meine Stadt hat schon mal 3 Silben. Na, und euer so? Das hat bestimmt kein anderer. Muss ein Land mit L geben. Ja. Gibt's. Mehrere. Ich hab Land. Legoland zählt nicht, oder? Nee, aber sowas wie... Ah, ich hab eins. Und Stopp. Hey, ich auch Stopp, cool. Ich nicht. Ja. So. Sag mal, wo kommt man eigentlich her, dass man No als Bestätigung sagt? Ja, das kommt von uns. Jupp. Wurde wieder auch. Jupp oder nur? Oder nur? Na, hier, Spotter gibt das immer von sich. Was macht der? Er sagt immer, nu. Wenn er ja meint. Das ist eigentlich ein Ja, aber ich bin zu faul, den Mund zu öffnen. Kommt da nu bei raus? Entweder das oder Entweder das oder El Sporto hat Schlabberbacken. Und das Schlabberbacken? Also wenn der Herr hat Schlabberbacken. Wenn er wirklich nur sagt, dann kommt er aber hier aus der Ecke. Ja, stimmt. Aber Berliner sagen das bisweilen doch auch. Richtig, nur sagen die Berliner nämlich auch. Ich habe eine Berliner Großtante und die sagt das auch. Aber auch bei Ja. Also ja, bei Ja und bei Nein. Ach so, bei Ja Nein. Und bei Nein ist fies. Ja, das ist nämlich die Sache und da weiß man nie, was sie meinen. In Riesa benutzen die nur sogar als Ersatz für den Punkt am Ende. Also als Satzzeichen. Also die sprechen den Satzzeichen mit, ja. Ja, die sagen dann so, ja, das passt, ja, das ist schon in Ordnung, ne? Okay, ja. Gut. Ich bringe euch Sächsisch bei. Steffi sagt, Restocket sagt Stopp. Wollen wir nicht erstmal auswerten? Ach stimmt, wir haben schon ausgewertet. Gehirn ab. Ihr wisst ja, Weltuntergang steht bevor, Gehirn ist schon mal ausgeschaltet. Wir haben doch keine Zeit. Limburg an der Lahn. Was? Meine Stadt ist Limburg an der Lahn. Ich hab Lillehammer. An der Lahn? Ljubljana. Ludwigshafen. Das zählt nicht, Ludwigshafen ist keine Stadt, Ludwigshafen ist eine Fabrik. Stimmt nicht. Ludwigshafen ist Stadt. Kommt drauf an, welches er meint. Ja, stimmt. Ludwigshafen bei Mannheim ist eine Fabrik, nämlich die von der BASF. Der meint bestimmt erst die andere. Lourdes schreiben, aber ich wusste nicht, wie man es endet. Yes. S. mein Land ist Libanon. Lappland. Ich hab die schöne Lausitz. Auch schön. Ja? Ich hab Land. Das ist nicht mal ein Bundesland, aber egal. Es gibt bestimmt irgendwo ein Land, wo Land an Land ist. Nee, ich bin in der Lausitz, aber macht ja nichts. Was? Lausitz ist aber zumindest. Also wir hatten uns vorhin darauf geeinigt, dass zum Beispiel auch Landstriche in der Richtung. Regionen, ja. Regionen. Also Lausitz ist schon eine Region. Ich dachte nur, das ist ja nicht mal ein Bundesland. Na, das ist egal, aber es ist zumindest das Dings, ne? Na gut, mein Weltuntergangsgrund ist Lava. Meine auch. Mist. Luft raus. Mein Weltuntergangsgrund ist ein Lurch. Der Arsch. Ihr kennt den Lurch nicht. Das reimt sich das schwarz-gelb. Nicht auf Lurch, oder? Ja. Mein Heirat ja. Und das Liebe. Ich hab Landbesitz. Lust. Ich hab Land. Liebe. Das ist total langweilig. Ihr seid total 20. Jahrhundert. Man heiratet doch nicht aus Liebe. Zumindest nicht jetzt, heutzutage. Warum? Ich hab Lasso. Warum ist mir die Lohnsteuerklasse nicht eingefallen? Das ist ein guter Grund. Mein Scheidungsgrund ist Liebesentzug. Langeweile. Ich hab Lache, Klammer auf, blöd, Klammer zu. Das. Dann auch nah dran. Bei mir ist es Labern. Ich hab da nichts. Mir ist da nichts eingefallen. Labern, das ist mein Podcast-Grund, Laberflash. Ja, ist bei mir auch. Mist. Bei mir wieder Langeweile. Da habe ich jetzt nix. Wegen dir 3x5 Punkte, ist das so richtig? Ich, ja. Ihr habt so viel gemeinsam, wollt ihr nicht heiraten? Wer von euch hat denn den Landbesitz und wer von euch hat keine Lache, Klammer auf Blöd, Klammer zu? Warum musst du das eigentlich dazu setzen? Jemand kann auch eine sehr schöne Lache haben. Und ich dachte mir, um den Sinn vielleicht ein kleines Stückchen zu erhöhen, sag ich mal, dass die Lache blöd ist. Dann wäre es aber kein Scheidungsgrund, oder? Doch. Also ich mag ja dieses Lachen / Grunzen. ich hatte auch erst gedacht, Lurch im Bett. Aber das sind dann drei Wörter. Oder Lurch in der Hose. Aristocat sagt Stopp. Ich sag Stopp. Mhm. Hat er Stopp. Was dazu? Er sagt. Achso. Ja, dann sag doch mit A an. Steffi. Was? Ich? Ja. Was soll ich jetzt sagen? A. Hä? Also, ich soll Gedanken. Okay, Moment. Ich muss mich gerade etwas sortieren. A? Stopp. L. Haben wir gerade. Ja, kann ich ja nichts dafür. Nochmal? Ja. A. Stopp. E. Wie langsam zählst du? Ich habe doch nicht langsam gezählt, er hat schnell Stopp gezogen. Egal. Ja, ja, immer die anderen sind schuld, ne, ist klar. Ne, die anderen sind eh schuld, ne? Richtig, so meinte ich das. Ach so, das war ein echter Witz. Ich dachte schon, das war... Yeah. Oh, je, je. Das wird ein scheiß Abend. ich habe gerade Nackenschmerzen. Aua. Fängt damit mit E an. Ja. Als Heiratsgrund. Stopp. Boah. Mein. Dafür, dass ich einen Buchstaben gesagt habe, habe ich verdammt wenig. Schön gesagt. Dafür, dass die Regeln von mir sind, verliere ich oft. Genau. Ja, Stadt. Ich habe Erfurt. Ich habe Essen. Ich hab Esslingen. Ich habe... Ist mir nichts eingefallen. Wer hatte auch irgendwas? Ja, ich habe auch Erfurt. Land habe ich Elsass. Ich habe Estland. England. Heißt, ich habe auch Estland. Nö, ich habe Ecuador. Das Elsass ist die Region. Schreibt man Ecuador Region nicht wieder. Mit L? Nee. Nein. Ecuador schreibt man mit E. Äquator schreibt man mit L. Man muss ja nicht alles wissen auf der Welt. Mein Weltuntergangsgrund ist eine Explosion. Ich habe Endlösung. Und das letzte Mal heute noch rum wegen der NSU her. Ich habe Eruptionen. Ich habe die Eisschollenschmelze. Nur die Schollenschmelzen. Ich hatte nichts. Das heißt die Eisbärschmelze. Heiratsgrund, einsam. Essen. Oh. Essen als Heiratsgrund ist auch schön. Habe ich nichts. Ich auch nicht. Und dann gehen sie mir aus. Scheidungsgrund habe ich auch nichts. Habe ich die Ehe? Das ist der beste Scheidungsgrund ever. Ich habe Enddarmverengung. Du das ist schön für dich. Das ist unangenehm. Wir müssen beim nächsten Podcast-Treffen noch mal in die Ecke gehen. Bei mir steht hier erektile Dysfunktion. Ja, da, natürlich. Ich weiß, warum du den Rest nicht hast. Genau. Mit was schreibt er normalerweise? War das jetzt der Podcast-Grund oder der Scheidungsgrund? Der Scheidungsgrund. Okay. Podcast-Grund habe ich nicht Erektion. Es fängt mit N an. Erektion fängt. Richtig, ja, N. N-Rektion. Er hat gesagt, nicht Erektion. Alex, hast du auch eine Erektion? Aber natürlich, immer wieder. Wer hatte noch eine Erektion? Beim Podcast-Grund habe ich Ehrlichkeit hingeschrieben. Das ist aber lieb. Das ist gut lahm. Ein ehrlicher Podcast. Das glaube ich nicht. Das sind eher alle fake. Ja, ich habe da nichts mehr. Mir geht langsam so ein bisschen der Platz aus. Also ich müsste da nochmal wenn machen. Na, also wir haben jetzt noch ungefähr 8 Minuten und... Ja, ich übertrage gerade noch hier schon mal die Worte. Der René erzählt wieder irgendwelchen Unsinn und... Ich könnte jetzt live meinen Nacken zum Knacken bringen. Soll ich mal? Bring mal die Nacken zum Knacken. Wenn das die letzten Worte sind, die du sagen willst? Warum greifst du dann durch mein Mikrofon zu mir, ziehst mich an der Nase und reißt dadurch irgendwie mein Gehirn raus und dann bin ich tot, oder? Nein, aber ich weiß ja nicht, wie gut du im Knacken bist. Weil wenn du verknackst, dann hast du verkackt oder so. Also ich sag mal, wenn du da gründlich bist, ne, dann dann redest du nicht mehr mit uns. Nein, ich bin doch ein Knacki. Aber ein kleines Geheimnis, die Nase ist nicht direkt mit dem Gehirn verbunden. Nicht? Oh. Nee. Nicht mal, Moment, also von den Nerven her schon. Weil du hast ja dieses Sinnesorgan. Ja, aber da ist auch der kleine Finger direkt verbunden. Ja, aber haben die Ägypter nicht durch die Nase das Gehirn rausgezogen? Sag ich doch, also, siehst du, habe ich doch gesagt. Aristokles sagt ah, Esbotto sagt Stopp. Ah. Stopp. R. What? Das ist ein Zufall. Hätte ich jetzt eigentlich schon vorschreiben können, ne? Ja. Es gibt bestimmt nicht. Keine Ahnung. Grund. Es gibt bestimmt einen Podcast-Grund mit zum mit R. Stopp. Ihr seid zu schnell für meinen Hirn. So viele Punkte. Der Trick ist ja immer, ein Wort zu finden, das auf möglichst viele Rubriken passt. Russland. Ist keine Stadt. Oh, bestimmt. Russland ist bestimmt eine Stadt. Nee, definitiv nicht. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt irgendwo ein scheiß kleines Dörfchen, was Russland heißt, was irgendein Auswanderer von irgendwo so benannt hat. Ja. Also ich kenne Neuamerika, also von daher könnte die Chance schon, naja, egal. Ja, es gibt sogar Übersee und so ein Scheiß. Wo? In Übersee oder bei uns? In Bayern. In Bayern gibt es auch einen Übersee, da war ich auf einem Konzert. In Bayern, in Bayern gibt es auch Fasching. Was? Also als Stadt. Ach so, ich dachte schon. Meine Stadt ist Regensburg. Auch meine auch. Kissing. Remscheid. Ja, da. Mein Land ist Russland. Ich habe Rumänien. Ich habe Rohan. Ich habe Rwanda. Ey, komm, also Rohan ist schon echt weit hergeholt. Was denn? Wo liegt Rohan? In Mittelerde. Der Karte von Mittelerde. Er ist raus. Also ich bin Rohan echt weit hergeholt. Wird ein Schema deutlich. Alles klar. Ein bisschen. Ja, meine nächsten vier Antworten sind alle Religionen. Echt? Mein Weltuntergangsgrund ist der Riss im Boden. Ja, ich hab Riss. Ich habe mich von Werner inspirieren lassen und habe geschrieben, die Russen kommen. Ich weiß nicht, ob das zählt. Das fängt mit D an. Eigentlich ein D von dran, ne? Russen kommen. Lautstark? Nee. Erfahrung? ja. René, was hattest du eigentlich bei Weltuntergang? Auch Riss. Nee, ich habe einen Riss im Boden, du hast Riss. Ja, das ist was anderes. Hm. Man kann auch einen Riss im Körper haben. Egal. Ein heiles Grund konnte ich nicht finden mit R. Ich auch nicht. Doch, René. Rose? Ich habe da Rose. Rose? Das ist aber nett, wenn du eine findest, die dich wegen der Rose heiratet, sag mir Bescheid. Da will ich ein Foto von. Von der Frau oder von der Rose? Von der Frau mit Rose. Ich habe Rolligkeit. Ah, ja. Das ist natürlich. Lange nicht mehr. Bei Scheidungsgrund habe ich räudig. Ich habe einen R-Fehler. Da war ich echt kreativ, da habe ich Rosette. Rita Relativ von nebenan. Würde ich sagen. Podcast-Grund ist mir mit R nicht eingefallen. Ja, klarer Fall von Religion. Das nicht, oder? Klar. Religion, na klar. Ich glaube, fürs nächste, also ist, nee, schade, also wenn es noch ein nächstes Mal geben würde, was es ja nicht gibt, würde ich sagen, dass Doppelnennungen bei Stadtlandbus, Untergangsgrund und whatever, eventuell ausgeklammert werden sollten. Fairerweise, ich habe es ausgeschrieben, statt immer nur Gänsefüßchen. So, wir haben noch 2 Minuten. 2 Minuten, wollen wir noch die letzte Runde? Nein. Wir könnten singen. Eigentlich müssen wir uns zusammen. Doch verabschieden bei den Hörern. Vielen Dank für die Treue. Wir zählen zusammen. 105. Ich habe 130. 230. Ich mag jetzt nicht mehr zählen. Mir geht es ja eh bloß ums Mitmachen. Also olympischer Gedanke und so. Dabei sein ist alles, weil du schämst dich für deine Punkte. 13. Das kommt ja auch für deine Punkte an, aber ich habe mehr als du. Ja, ich habe irgendwie so 220 oder so den Dreh. Ich glaube, ich habe verloren oder so heute. Ich habe heute grundsätzlich verloren. Ich habe 305. Das glaube ich nicht. Tja. Plus oder mehr halt du, ne? Als ja. Du nicht glaubst. Ja. Ich wünsche, dass ich gewinne. Haben wir es gar nicht geschafft, heute einen Witz mit Fehlern, Witz mit Schwierigkeiten zu spielen und so. Scheiße. Also auf die letzte Sendung. Nee, ja, komm, der Stift ist runtergefallen und das Sofa gerollt. Das war schon genügend für Schwierigkeiten. Obwohl, wir hatten ja... Oh, darf ich noch was sagen? Ich würde gerne. Obwohl, wir hätten doch eigentlich noch den 18. als möglichen. Doch, noch allerletzte Sendung. Ja, aber wir hatten ja gesagt, das ist so fürchterlich nah an Weihnachten dran und deswegen machen wir heute den letzten. Ach so, Leute, ja. Also, das wäre zumindest vor der Apokalypse. Ich meine, Weihnachten kommt doch eh nicht. Also. Liebe Zuhörer, liebe Mitmoderatoren. Jetzt kommt die Weihnachtsansprache. Ach nee, die Apokalypsenansprache, Entschuldigung. Ich würde gerne ein bisschen was zu unserem fortwährenden Leben sagen, weil es gibt kein fortwährendes Leben, aber am 21. werden wir alle sterben. Und ich würde jetzt gerne noch irgendeine traurige Melodie dazu spielen. Also ich mache die Postshow zum Weltuntergang. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wie wir uns verabschieden. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss und ich habe euch ganz, ganz dolle lieb und vielen Dank fürs Zuhören. Ach, es ist jetzt 21 Uhr und dann mache ich mal. Könnt ihr mal aufhören zu reden, bitte, ich weine gerade. Entschuldigung, willst du noch einen Oscar oder sowas? Also, ja. Ich verabschiede mich dabei auch mal und sage auch mal Tschüss in die Apokalypse und sage, ich kann euch alle leiden, bis auf René. Die GDL. Ja, Eine Schweigeminute für mich, bitte. Danke. Nö. Ihr seid scheiße. Ja. Gerne. Ja. So, jetzt hatte. Achso. Wer ist jetzt weiter? Na, ich sag dann jetzt auch einfach mal Tschüss und bis nächstes Jahr, weil ich bin mir über sicher, ich überlebe irgendwie diese Apokalypse. Also es ist immer so, irgendein Scheiß und ich überlebe das. Die Kakerlaken, oder? Waren das? Nee, also wenn irgendeine Scheiße ist, ich bin immer die, die irgendwie mit drin hängt. Das heißt, ich werde diesen Weltuntergang überleben und werde dann auf einer untergegangenen Welt sitzen und werde podcasten. Ohne Internet. Und wenn du in den Kamm reinsprichst. Genau, genau. Die längste Spoiler. Sorry. René, wir haben dich auch ganz doll gerne. René macht uns das Delay. Nochmal? Könnt ihr bitte nochmal kurz reden, bitte? Nee. Nein. Ich muss das ganz leise. Nee, du bist leise. Lassen wir doch derweil in den Aristocats. Seine letzten Worte an unsere. Oh, wie danke. Er frisst das Mikro. Das geht die Apokalypse schon heute los. Nochmal? Ja, hat mich gefreut. Es war schön mit euch, aber ohne euch war es schöner. Ich sehe dem Weltende gelassen entgegen. Nicht ganz so laut, René. Hat denn der Spotter schon Tschüss gesagt? Tschüss. Ich hatte Spaß am Gewinn. Ja, Jungs. Tschüss soll gewinnen, er hat's getan. Es bleibt dabei. Wir sagen Tschüss. Bis in bald. Lasst euch's gut gehen. Tschüss. Und wir tanzen in die Apokalypse. Ding, ding, ding.